Vor 125 Jahren, am 22. Juni 1898, wurde in Osnabrück der Schriftsteller Erich Maria Remarque geboren. Aus diesem Anlass bringen wir nun das Hörspiel »Im Westen nichts Neues« nach dem gleichnamigen Roman, Remarques berühmtesten Werk. Der 1928 erschienene Roman ist eines der auflagenstärksten Bücher weltweit und gilt als das Antikriegsbuch schlechthin. Vor allem wegen dieses Romans gehörte Remarque zu den von den Nationalsozialisten meist gehassten Schriftstellern. Daher emigrierte er bereits zu Beginn der NS-Zeit über die Schweiz in die USA. Die deutsche Staatsbürgerschaft wurde ihm aberkannt, seine Bücher wurden verboten und verbrannt. Remarque starb 1970 in Locarno in der Schweiz. Der blaue Himmel über uns. Hell bestrahlte gelbe Fesselballons am Horizont. Weiße Wölkchen der Flakgeschosse. Wie eine Garbe schnellen sie hoch, wenn sie die Flieger verfolgen. Das Brummen der Front. Gedämpft. Wie ein sehr fernes Gewitter. Hummeln, die vorübersummen, übertönen es schon. Gedankenlose Stunden. Wunderbar. Die blühende Wiese. Zarte Rispen der Gräser. Kohlweißlinge taumeln heran. Schweben. Im weichen, warmen Wind des Spätsommers. Wir lesen Briefe, Zeitungen, rauchen. Der Wind spielt mit unseren Haaren, mit unseren Gedanken, mit unseren Worten. Wir waren vier aus unserer Klasse. Kropp. Kropp. Kemmerich. Kemmerich. Müller. Müller. Und ich. Bäumer. Paul Bäumer. Paul Bäumer. Im Westen nichts Neues. Hörspiel nach dem Roman von Erich Maria Remarque. Bearbeitung Matthias Eckhold. Mit Begeisterung und gutem Willen waren wir Soldaten geworden. Ganze Abteilung! Wir kamen zur 9. Korporalschaft. Stillgestanden! Die führte Unteroffizier Himmelstoß. Präsentiert das Gewehr! Schrecken des Klosterwerks. Marsch im Gleichschritt! Marsch! Das Unglück der Welt. Links, zwei. Rührt oft von kleinen Leuten her. Komisch. Sie sind viel energischer und unverträglicher als Großgewachsene. Abteilung! Halt! Auf Befehl von Himmelstoß habe ich mit einer Zahnbürste die Korporalschaftsstube sauber geschrubbt. Mit Handbürste und Fegeblech den Kasernenhof vom Schnee reingefegt. Hinlegen! Köpfe runter! Wir wurden 10 Wochen militärisch ausgebildet und in dieser Zeit entscheidender umgestaltet als in 10 Jahren Schulzeit. Sprung auf! Marsch, marsch! Hinlegen! Köpfe runter! Langsam vorarbeiten! Mit vollem Gepäck und Gewehr auf nassem Sturzacker. Sprung auf! Hinlegen. Marsch, marsch und hinlegen geübt. Sprung auf! Marsch, marsch! Hinlegen! Sprung auf! Marsch, marsch! Hinlegen! Bis sich ein Trickklumpenwahn zusammenbrach. Marsch. Als Briefträger ist Himmelstoß ein bescheidener Mann. Als Unteroffizier ist er ein Schinder. So wie sie einen Säbel haben, werden sie andere Menschen, als ob sie Beton gefressen hätten. Das macht die Uniform. Links, zwei, drei, vier, links, zwei, wenn du einen drei, Hund zum Kartoffelfressen links, abrichtest zwei, und legst ihm dann ein vier, Stück Fleisch links, hin, wird er danach drei, schnappen. Vier, es liegt in seiner Natur. Wenn du einem Menschen ein Stück Macht gibst, verhält er sich ebenso. Er schnappt danach. Marsch. Der Kommiss besteht darin, dass immer einer über den anderen Macht hat. Drei, vier, links, zwei, drei, vier. Mit Kropp und Kemmerich bei scharfem Frost eine Viertelstunde stillgestanden geübt. Präsentiert das Gewehr. Die bloßen Finger im eisigen Gewehrlauf. Während Himmelstoß auf die geringste Bewegung lauerte. Stehen Sie gerade, Mensch. Oft haben wir vor Wut geheult. Das Gewehr über. Tjaden hatte die größte Gewehr Wut auf Himmelstoß. Ab. Tjaden ist Bettnässer. Papalapap. Faulheit. Das ist nur Faulheit. Himmelstoß trieb einen zweiten Bettnässer auf und legte die beiden zusammen. Einer hatte das obere, der andere das untere Bett. Die Bettböden waren aus Draht. Der untere war scheußlich dran. Die perfekte Selbsterziehung. In der nächsten Nacht wurde gewechselt. Das ist keine Faulheit. Es war keine Faulheit. Jeder wusste das, wenn er seine fahle Haut sah. Rechts und links. Nach 3 Wochen besaß ein betreßter Briefträger mehr Macht über uns als Eltern, Erzieher und sämtliche Kulturkreise von Plato bis Goethe. Gezittert haben wir, wenn wir seine Stimme hörten. Klein gekriegt hat er uns nicht. Wie gefällt euch diese Arbeit, na? Als Albert Kropp und ich den Latrineneimer über den Hof schleppten, kam Himmelstoß vorbei. Blitzblank geschniegelt. Zum Ausgehen bereit. Er fragte uns, wie uns diese Arbeit gefiele. Da markierten wir ein Stolpern und gossen ihm den Eimer über die Beine. Das setzt Festung! Er tobte. Vorher aber eine Untersuchung und da werden wir auspacken. Krupp! Wie reden Sie mit einem Unteroffizier? Sind Sie verrückt geworden? Warten Sie, bis Sie gefragt werden! Das werde ich euch eintränken! Stillgestanden! Wir fanden, dass wir auf das Heldentum wie Zirkuspferde vorbereitet wurden. Präsentiert das Gewehr! Wir wurden hart, misstrauisch, mitleidlos, rachsüchtig, roh. Und das war gut. Hätte man uns ohne diese Ausbildungszeit in den Schützengraben geschickt, dann wären die meisten von uns verrückt geworden. Das Wichtigste. In uns erwachte ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das sich im Feld zum Besten steigerte, was der Krieg hervorbrachte. Kameradschaft. Am nächsten Morgen sollten wir an die Front. Abends rechneten wir mit Himmelstoß ab. Wir wussten, in welche Kneipe er ging. Auf dem Rückweg musste er durch eine dunkle Gasse. Dort lauerten wir ihm auf. Wir zitterten vor Erwartung. Ist er allein? Ja, er ist allein. Ziaden und ich schlichen uns an und stülpten ihm von hinten ein Betttuch über den Kopf. Er konnte die Arme nicht mehr heben. Sein Pfeifen erstarb. Wir drückten Himmelstoß das Gesicht in ein Kissen. Ziaden knöpfte ihm die Hosenträger ab und zog ihm die Hose herunter. Die Klopfpeitsche hielt er dabei links, mit den Zähnen fest. 2, 3, 4. Links, 2, 3, 4. Ein wunderbares Bild. Die zuffende, gestreifte Unterhose mit den X-Beinen, die bei jedem Anschlag die originellste Bewegung machte. Und darüber wie ein Holzhacker der unermüdliche Ziaden. Wir mussten ihn wegreißen, um auch noch an die Reihe zu kommen. Himmelstoß heulte und flüchtete auf allen Vieren. Bitte aufhören, Hilfe! Hilfe! Aufhören, Hilfe! Sein gestreifter Briefträgerhintern leuchtete im Mond. Hilfe, Hilfe! Dieser Abend war der Grund, dass wir am nächsten Morgen einigermaßen gefasst an die Front fuhren. Sperrfeuer. Trommelfeuer. Immer noch liege ich in meiner Mulde. Sperrfeuer. Ich sehe auf die Uhr, es sind erst wenige Minuten vergangen. Gardinenfeuer. Minen. Gas. Meine Stirn ist nass. Wörter. Meine Augenhöhlen feucht, die Hände zittern, ich keuche leise. Tanks. Gardinenfeuer. Minen. Ein furchtbarer Gas. Angstanfall. Maschinengewehre. Eine gemeine Hundeangst davor, den Kopf herauszustrecken. Wörter. Und weiter zu kriechen. Handgranaten. Wörter. Aber sie umfassen das Grauen der Welt. Meine Glieder kleben am Boden. Ich mache noch einen Versuch, sie wollen sich nicht lösen. Vorwärts! Die Baumstämme im hellsten Weiß. Sprung auf! Seitig schwebt zwischen ihnen das Grün des Laubes. Nächsten Moment wechselt alles seinem opalen Blau, das silbrig vom Rande her streicht und das Grün forttupft. Hinlegen! Sprung auf! Ich verliere mich oft an dieses Spiel zartester Lichter und durchsichtiger Hinlegen, Schatten. Hinlegen! Köpfe runter! So sehr, dass ich fast die Kommandos überhöre. Sprung auf, marsch, marsch! Die Sonne geht auf. Die Nacht kommt. Die Granaten pfeifen. Das Leben ist zu Ende. In the war. Die erste Granate, die einschlug, traf unser Herz. We believe in the war. Wir sind abgeschnitten vom Streben, vom Fortschritt. Nous croyons à la guerre. Daran glauben wir nicht mehr. Wir glauben an den Krieg. Wir glauben an den Krieg. Nous croyons à la guerre. Wir glauben an den Krieg. Wir glauben an den Krieg. Wir waren 4 aus unserer Klasse. Bäumer, Müller, Kropp, Kämmerich. Im Feldlazarett ist großer Betrieb. Es riecht nach Kabul, Eiter und Schweiß. Wir fragen uns nach Kämmerich durch. Nach hinten, letzter Saal. Er sieht schrecklich aus. Gelb, fahl. Im Gesicht schon die fremden Linien. Es sind eigentlich keine Linien. Es sind Zeichen. Unter der Haut pulsiert kein Leben mehr. Wie geht's dir, Franz? Der Tod arbeitet sich von innen vor. Die Augen beherrscht er schon. Seine Stimme klingt wie Asche. Ich hab solche Schmerzen im Fuß. Jetzt kommst du nach Hause. Auf Urlaub hättest du bestimmt noch 4 Monate warten müssen. Willst du deine Stiefel mitnehmen? Au! Ich trete Müller gegen das Schienbein. Er bringt es fertig, Kämmerich zu sagen, dass sein Bein amputiert wurde. Das sind meine besten Stücke. Wir könnten tauschen. An der Front sind die Gold wert. Kämmerich stöhnt. Er hat Fieber. Wir suchen den Sanitäter. Gib unserem Kameraden eine Spritze, er hat starke Schmerzen. Wenn wir jedem Morphium geben wollten, müssten wir Fässer voll haben. Du bedienst wohl nur Offiziere? Darfst du denn überhaupt spritzen? Wenn ihr es nicht glaubt, was fragt ihr mich dann? Ich drücke ihm ein paar Zigaretten in die Hand. Na schön. Kropp geht mit hinein. Er traut dem Sanitäter nicht. Kämmerichs Stiefel würden mir tadellos passen. Wir haben den Sinn für andere Zusammenhänge verloren. Glaubst du, dass er durchhält bis morgen nach dem Dienst? Wir sind auf eine schwermütige Weise verroht und sind nicht mehr oft traurig. Nur die Tatsachen sind wichtig für uns. Und wenn er nachts abgeht? Gute Stiefel sind selten. Mich friert. Ich möchte einen Schnaps trinken. Seit wir hier sind, ist unser früheres Leben abgetrennt. Die älteren Leute sind alle fest mit dem früheren verbunden. Sie haben Grund, sie haben Frauen, Kinder, Berufe und Interessen, die schon so stark sind, dass der Krieg sie nicht zerreißen kann. Wir 20-Jährigen haben nur unsere Eltern. Manche ein Mädchen, vielmehr nicht. Etwas Schwärmertum, einige Liebhabereien und die Schule. Nichts davon ist geblieben. Ich sitze wieder am Bett von Kämmerich. Er stützt sich auf die Ellenbogen. Ich weiß, dass sie mich amputiert haben. Es hätten auch beide Beine sein können. Oder der rechte Arm. Sei froh, du kommst nach Hause. Meinst du? Du musst dich nur von der Operation erholen. Boll, ich glaub nicht mehr dran. Jetzt red keinen Quatsch, Franz. In ein paar Tagen wirst du sehen. Hier werden ganz andere Sachen zurechtgepflastert. Sieh dir meine Finger an. Kämmerich hebt seine Hand. Wie aus Wachs. Unter den Nägeln noch der Schmutz des Schützengrabens. Blau-schwarz wie Gift. Seine Nägel werden weiter wachsen. Lange noch. Gespenstische Kellergewächse krümmen sich zu Korkenziehern, wachsen wie die Haare auf dem zerfallenen Schädel, wie Gras auf gutem Boden. Ich wollte mal Förster werden. Das kannst du immer noch. Die machen heute großartige Prothesen, da merkst du gar nicht, dass dir was fehlt. Kannst meine Stiefel mitnehmen? Gib sie Müller. Seine Lippen sind weggewischt. Sein Mund ist größer geworden. Die Zähne stechen hervor, als wären sie aus Kreide. Wir sind zusammen aufgewachsen. Ich habe die Aufsätze von ihm abgeschrieben. Mir ist Elend vor Hilflosigkeit. Franz Kämmerich sah beim Baden klein und schmal aus. Wie ein Kind. Tränen laufen ihm die Wangen herunter. Wenn er doch den Mund auftun und schreien wollte. Franz, willst du jetzt schlafen? Er spricht nicht von seiner Mutter und seinen Geschwistern. Das liegt wohl schon hinter ihm. Er ist jetzt allein mit seinem kleinen, 19-jährigen Leben und weint, weil es ihn verlässt. Sanitäter! Schnell! Er stirbt. Heute allein wieder 16 Abgänge. Dein Kamerad hier wird der 17. 20 werden sicher noch voll. Kemmerichs Augen stehen halb offen. Sie sind gelb wie alte Hornknöpfe. Kamerad, nimmst du seine Sachen mit? Wir brauchen das Bett. Draußen liegen sie schon im Flur. Vor der Tür fühle ich wie eine Erlösung, das Dunkel und den Wind. Hat er es geschafft? Die Nacht lebt. Ich lebe. Ja. Ja. Gedanken an Mädchen. An blühende Wiesen, an weiße Wolken fliegen mir durch den Kopf. Müller probiert die Stiefel. Sie passen genau. Er gibt mir ein schönes Stück Servelatwurst. Dazu heißen Tee mit Rum. Himmelstoß ist unterwegs zu uns! Tjaden hat rote Flecken im Gesicht. Er stottert, stammelt strahlend. Himmelstoß muss an die Front! Die Front, die Front! Ein unheimlicher Strudel, ein unheimlicher Strudel. Auch wenn man vom Zentrum entfernt ist, fühlt man die Saugkraft, die einen zieht. Langsam. Unentrinnbar. Aus der Erde strömen Abwehrkräfte. Für niemanden ist die Erde so viel wie für den Soldaten, wenn er sich an sie presst. Lange. Heftig. Wenn er sich tief mit Gesicht und Gliedern in sie hineinfühlt. In der Todesangst des Feuers ist die Erde sein einziger Freund. Sein Bruder, seine Mutter. Die Erde nimmt ihn auf und entlässt ihn für 10 Sekunden laufen und leben. Laufen, leben, laufen und leben. Und sie fasst ihn wieder. Manchmal für immer. Man geht und denkt an nichts. Plötzlich liegt man in einer Bodenmulde. Man kann sich nicht entsinnen, die Granaten kommen gehört zu haben. Über einen spritzen die Splitter hinweg. Es ist diese hellsichtige Witterung in uns, die uns niedergerissen und gerettet hat. Es ist der Instinkt des Tieres, der in uns erwacht, der uns leitet und beschützt. Das war eine 30,5. Jod ist am Abschuss. Gleich kommt der Einschlag. Wir horchen alle. Die Front ist unruhig. Ein Feuerstrahl schießt schräg in den Nebel. Wir frösteln und sind froh, dass wir morgen wieder in den Baracken sein werden. Unsere Gesichter sind nicht blasser, nicht gespannter, nicht schlaffer als sonst. Und doch sind sie anders. Und doch sind sie anders. Wir fühlen, dass in unserem Blut ein Kontakt angeknipst ist. Die Front ist es, die diesen Kontakt auslöst. Wenn die ersten Granaten pfeifen, wenn die Luft unter den Abschüssen zerreißt, ist plötzlich in den Adern ein geducktes Warten. Eine sonderbare Wachheit der Sinne. Oft scheint mir, als wäre es die Front selbst, die Elektrizität ausstrahlt und unbekannte Nervenspitzen mobilisiert. Achtung! Links tiefer Granattrichter! Plötzlich hält der Zug. Vorsicht, Graben! Von vorn kommen Meldungen. Zigaretten und Pfeifen aus! Man prallt mit dem Gesicht gegen die Drahtrolle des Vordermanns und schimpft. So ein Schlamassel! Das Gewitter der Geschütze verstärkt sich zu einem dumpfen Dröhnen. Die Luft ist erfüllt von unsichtbaren Jagen. Heulen, Pfeifen, Zischen. Es sind kleinere Geschosse. Dazwischen orgeln die ganz schweren Brocken durch die Nacht. Landen weit hinter uns. So ein Schlamassel! Einmal schlafe ich fest ein. Als ich mit einem Ruck hochfahre, weiß ich nicht, wo ich bin. Weiß nicht, ob es morgen oder Abend ist. Ob es morgen oder Abend ist? Bin ich ein Kind? Weine ich? Ich sehe die Sterne. Die Raketen. Du bist schön zusammengefahren. Es war nur ein Zünder. Der ist da hinten ins Gebüsch gesaust. Kat sitzt ruhig da, der alte Soldat. Er klopft die Pfeife aus. Jetzt gibt's Sonder. Dreckig. Splitter surren. Man hört Schreien zwischen den Einschlägen. Und wir kriechen weg, so gut es in der Eile geht. Was ist los? Vorne haben ein paar Kulanen Volltreffer bekommen. Was ist das denn? Was ist das denn? Das sind doch keine Menschen. Kann doch nicht so furchtbar schreien. Pferde. Verwundete Pferde. Das sind Pferde. Ich habe noch nie Pferde schreien gehört. Ich kann es kaum glauben. Das schließt sie doch ab. Ihr verfluchten Schinder. Es ist der Jammer der Welt. Die gemarterte Kreatur. Ein wilder, grauenvoller Schmerz, der da stöhnt. Peterings Landwirt. Er schießt! Mit Pferden vertraut. Er schießt sie doch! Verflucht doch mal! Wir müssen doch erst die Menschen holen. Es geht ihm nahe. Einem Pferd ist der Bauch aufgerissen. Die Gedärme hängen heraus. Es verwickelt sich darin und stürzt, doch es steht wieder auf. Wir halten uns die Ohren zu, aber dieses entsetzliche Klagen schlägt durch. Man möchte fortlaufen, um dieses Schreien nicht mehr zu hören. Ich möchte wissen, was die für eine Schuld auf sich geladen haben. Dabei sind es doch keine Menschen. Nur Pferde. Es ist die allergrößte Gemeinheit, dass Tiere im Krieg sind. 3 Uhr morgens. Wir gehen zurück. Was hast du, Kat? Kat ist unruhig, ein schlechtes Zeichen. Ich wollte, wir wären erst zu Hause. Zu Hause? Er meint die Baracken. Das dauert doch nicht mehr lange, Kat. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. In diesem Augenblick pfeift es hinter uns. Schwillt, schwillt. Verkracht, donnert. Deckung! Als Deckung gibt es nur einen Friedhof. Wir stolpern im Dunkeln hinein. Schwärzere Dunkelheiten als die Nacht rasen über uns hinweg. Plötzlich ein Ruck. Mein Ärmel ist aufgerissen. Ich balle die Faust. Keine Schmerzen. Das beruhigt mich nicht. Verletzungen schmerzen erst später. Da knallt es gegen meinen Schädel, dass mir das Bewusstsein verschwimmt. Nicht ohnmächtig werden. Nicht ohnmächtig werden. Vor mir ist ein Loch aufgerissen. Ich krieche hinein. Armselige Deckung vor herabschlagenden Splittern. Meine Finger halten etwas umklammert. Einen Arm. Kamerad! Ein Verwundeter? Ich schreie ihm zu. Keine Antwort. Kamerad! Ein Toter? Meine Hand tastet weiter. Jetzt weiß ich wieder, dass wir auf einem Friedhof liegen. Das Feuer ist stärker als alles andere. Ich krieche noch tiefer in den Sarg. Er soll mich schützen. Und wenn der Tod selber in ihm läge. Ich bekomme einen Schlag ins Gesicht. Eine Hand klammert sich um meine Schulter, schüttelt mich. Ist der Tote wieder aufgewacht? Im Lichtschein einer Explosion sehe ich Kat vor mir. Er brüllt. Ich höre nichts. Erst als der Geschützdonner für Momente abebbt, verstehe ich ihn. Gas. Ich reiße meine Maske heraus. Mein Helm fliegt beiseite. Die ersten Minuten entscheiden über Leben und Tod. Gas. Ist sie dicht? Ich kenne die Bilder aus dem Lazarett. Ist sie dicht? Gaskranke, die in tagelangem Würgen die verbrannten Lungen auskotzen. Vorsichtig atme ich. Atmen. Die Schwaden sind in allen Vertiefungen. Atmen. Wie ein weiches, breites Quallentier regeln sie sich in meinem Sarg. Atmen. Der Kopf brummt. Atmen. Und dröhnt in der Gasmaske. Atmen. Es ist ein Platzen. Die Lungen bekommen nur immer wieder denselben heißen, verbrauchten Atem. Die Schläfenadern schwellen. Man glaubt zu ersticken. Wind fegt über den Friedhof. Ich hebe meinen Kopf. Ich sehe wenige Meter entfernt jemanden aufstehen. Er trägt keine Gasmaske mehr. Vor Anstrengung beschlägt das Glas vor meinen Augen. Er bricht nicht zusammen. Ich zerre ebenfalls die Maske weg. Wie kaltes Wasser strömt die Luft in mich hinein. Luft. Unsere Verluste sind geringer als anzunehmen war. Nicht weggehen. Ruhig, es wird ja besser. Nicht weggehen. Bitte bleiben Sie. Wir holen jetzt eine Bahre. Gehen Sie nicht weg. Wir kommen ja gleich wieder. Bitte. Er wird den Transport nicht überstehen. Nicht weggehen. Sollte man da nicht einfach einen Revolver nehmen? Ja. Man sollte einfach einen Revolver nehmen. Gib her. 5 Tote. 8 Verwundete. 1 kurzer Feuerüberfall. Zwei Tote liegen in einem aufgerissenen Grab. Wir brauchen sie bloß zuzubuddeln. Der Friedhof ist ein Trümmerfeld. Särge und Leichen liegen verstreut. Sie sind noch einmal getötet worden, aber sie haben uns gerettet. So junge Kerle. So junge Kerle. Was würdest du tun, wenn mit einmal Frieden wäre? Frieden? Gibt's nicht. Ich meine, wenn. Was würdest du machen? Kropp hat als einziger einen Teller Linsen erbeutet. Müller schielt gierig hin. Abhauen. Und dann? Mich besaufen. Ich meine das ernst. Ich auch. Was soll man denn anderes machen? Besaufen könnte man sich ja, aber dann ab auf die nächste Eisenbahn und nach Hause, ja. Mensch. Frieden. Überleg doch mal. Kat kramt in seiner Brieftasche nach einer Fotografie und zeigt sie uns stolz. Meine Frau. Du hast gut reden, Kat. Mit deiner Frau und deinem Jungen. Wir rechnen. Von den 20 Schülern, die wir in der Klasse waren, sind 7 tot, 4 verwundet, einer in der Irrenanstalt. Was soll bloß werden, wenn wir zurückkommen? Das könnte man machen. Ich hab zu nichts Lust. Eines Tages bist du ja doch tot. Was hast du dann davon? Wenn wirklich Frieden ist, dann möchte ich irgendetwas Unausdenkbares tun. Etwas, für das es wert war, hier im Schlamassel zu leben. Dieser ganze Betrieb mit Beruf und Studium und Gehalt, das kotzt mich an. Das gab es ja immer schon. Mit einem Mal scheint mir alles aussichtslos. Es wird schwer werden mit uns allen. 2 Jahre Schießen und Handgranaten. Das kann man nicht ausziehen wie einen Strumpf. Der Krieg hat uns für alles verdorben. Algera, Philipp. The war has ruined us. Propria. For everything. Wir waren 18 Jahre und begannen, das Leben zu lieben. Dann mussten wir töten. Was würdest du machen, Hai, wenn endlich Frieden wäre? Ich würde mir so einen strammen Feger schnappen. So einen richtigen Küchendragoner mit ordentlich Holz vor der Hütte. Und rein ins Bett mit ihr. Stellt euch das vor. Richtige Federbetten mit Sprungmatratzen. 8 Tage lang würde ich keine Hose wieder anziehen. Alles schweigt. Das Bild ist so wunderbar. Schauer laufen uns über die Haut. Und danach? Wenn ich Unteroffizier wäre, würde ich beim Militär bleiben und kapitulieren. Du hast ja einen Vogel. Zu Hause ist doch besser. Teils, teils. Haie versinkt mit offenem Mund in Grübeleien. In seinen Zügen kann man lesen, woran er denkt. Eine arme Moorkarte, schwere Arbeit von früh bis spät, spärlicher Lohn, ein schmutziger Arbeitsanzug. Beim Kommiss hast du keine Sorgen, wenn Frieden ist. Gut zu essen, ein Bett, jede Woche reine Wäsche, wie ein Kavalier. Abends bist du ein freier Mann und gehst in die Kneipe. Haie ist stolz auf seine Idee. Er schwitzt jetzt vor Zukunft. Und wenn ich 12 Jahre umhabe, werde ich Landjäger. Wisst ihr, wie man dann hofiert wird? Hier ein Cognac, da einen halben Liter Wein. Mit einem Landjäger will doch jeder gut stehen. Du wirst aber nie Unteroffizier. Haie guckt betroffen zu Kat. In seinem Kopf sind jetzt die Sonntage in der Heide, die Dorfglocken, die Buchweizenpfannkuchen mit großen Speckaugen. Dann frag doch nicht so einen Blödsinn. Haie knöpft seinen Waffenrock zu. Tja, was würdest du machen? Ich würde aufpassen, dass mir Himmelstoß nicht durchgeht. An deiner Stelle würde ich zusehen, Leutnant zu werden. Dann kannst du ihn schleifen, bis ihm das Wasser im Hintern kocht. Genau. Ja. Das Gerücht ist Wahrheit geworden. Himmelstoß ist da. Er soll ein paar Rekruten zu kräftig auf dem Sturzacker gedrillt haben. Der Sohn des Regierungspräsidenten war dabei. Das brach ihm das Genick. Hier wird er sich wundern. Er kommt direkt auf unsere Gruppe zu. Tjadens Gesicht wird fleckig vor Aufregung. Na, wie geht's euch? Himmelstoß weiß nicht, wie er sich benehmen soll. Am liebsten würde er uns jetzt im Galopp schleifen. Sein rötlicher Schnurrbart zittert. Ihr kennt mich wohl nicht mehr. Doch. Doch. Ist das nicht Tjaden? Und weißt du, was du bist? Seit wann duzen wir uns? Haben wir zusammen im Chausseegraben gelegen? Nein. Diese offene Feindseligkeit hat Himmelstoß nicht erwartet. Da lagst du alleine. in deinen gestreiften Unterhosen. Was du bist, willst du wissen? Himmelstoß kocht vor Wut. Ein Sauhund bist du. Stehen Sie auf, Tjaden! Knochen zusammen, wenn ein Vorgesetzter mit Ihnen redet! Sie können rühren! Himmelstoß! Tjaden, ich befehle Ihnen dienstlich, stehen Sie auf! Sofort! Himmelstoß! Wegtreten! Marsch! Marsch! Sie widersetzen sich meinem Befehl! Sie kommen vor das Kriegsgericht! Himmelstoß stürmt davon. Ich habe das Gefühl, dass mir demnächst eine Drahtrolle auf die Beine von Himmelstoß fallen wird. Wir werden noch viel Spaß an ihm haben. Was hältst du von Gänsebraten? Das wäre was. Wir klettern auf einen Munitionstransporter. Die Fahrt kostet 2 Zigaretten. Kat hat sich den Ort genau gemerkt. Der Stall gehört einem Regimentsstab. Kat hält mir die Hände hin. Ich stemme den Fuß hinein und klettere über die Mauer. Ich brauche einen Moment, um mich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Dann sehe ich 2 Gänse. Fasst man die eine, so schreit die andere, also beide. Ich haue ihre Köpfe gegen die Wand, um sie zu betäuben. Aber die Biester schlagen mit Füßen und Flügeln um sich. Das war eine ganz feine Kraft. Ich bekomme einen Stoß. Falle zu Boden, höre wütendes Knurren. Ein Hund. Eine Dogge. Eine Dogge. Wenn ich versuche, mich zu bewegen, knurrt sie. Ich muss meinen Revolver zu fassen bekommen. Zentimeterweise schiebe ich meine Hand heran. Ich habe das Gefühl, dass es Stunden dauert. Ich halte die Luft an. Es knallt. Ich greife eine der Gänse. Über die Mauer. Dann rennen wir. 2 winzige Funken leben in der Nacht des Todes. Wir kriechen in einen verlassenen Schuppen, verhängen die Fensterluke und zünden ein Feuer an. Sitzen uns gegenüber. Kat und ich. Wir reden nicht viel. Wir sind voll zarter Rücksicht füreinander, wie es vielleicht Liebende sind. Kat rupft die Gans und bereitet sie zu. Was weiß er von mir? Was weiß ich von ihm? Wir braten eine Gans, fühlen unser Dasein und sind uns so nah, dass wir nicht darüber sprechen mögen. Ein herrlicher Duft breitet sich aus. Stehen am Horizont nicht Blumen und eine Landschaft, die so still sind, dass er weinen möchte, der kleine Soldat. Stehen dort nicht Bilder, die er nicht verloren hat, weil er sie nie besessen hat. Verwirrend, aber dennoch für ihn vorüber. Stehen dort nicht auch seine 20 Jahre? Kats riesiger Schatten fällt über mich wie eine Heimat. Er lächelt. Die Gans ist fertig. Wir schneiden uns jeder eine Keule ab. Dazu gibt es Kommissbrot. Wir essen langsam, voll Genuss. Schmeckt es dir, Kat? Gut. Dir auch? Gut, Kat. Sehr gut. Dann schleichen wir zu unserer Baracke zurück. Über uns der hohe Himmel der einsetzenden Dämmerung. Ich gehe darunter hin. Ein Soldat mit großen Stiefeln und vollem Magen. Neben mir, gebeugt und eckig, geht Kat, mein Kamerad. Wir müssen 2 Tage früher als geplant wieder an die Front. Die Front ist ein Käfig. Die Front ist ein Käfig, in dem man nervös warten muss, was geschehen wird. Auf dem Weg kommen wir an einer zerschossenen Schule vorbei. Längsseits eine hohe Mauer neuer, unpolierter Särge. Sie riechen noch nach Harz. Mindestens 100 Stück. Die sind für uns. Ist ja gut vorgesorgt für die Offensive. Quatsch. Wir können froh sein, wenn wir überhaupt einen Sarg bekommen. Und nicht einfach in Zeltplan gewickelt werden. Auch die anderen machen Witze. Unbehagliche Witze. Was sollten wir sonst tun? Die Särge sind tatsächlich für uns. In solchen Dingen klappt die Organisation. Die englische Artillerie ist verstärkt worden. Das hören wir sofort. Mindestens 4 Batterien mehr. Minenwerfer sind auch noch hinzugekommen. Die Stimmung ist gedrückt. Über uns schwebt der Zufall. Wenn ein Geschoss kommt, kann ich mich ducken, das ist alles. Dieser Zufall ist es, der uns gleichgültig macht. Ebenso zufällig, wie ich getroffen werde, bleibe ich am Leben. Ich kann in bombensicherem Unterstand zerquetscht werden und auf freiem Feld 10 Stunden Trommelfeuer unverletzt überstehen. Jeder Soldat bleibt nur durch 1000 Zufälle am Leben. Und jeder Soldat vertraut dem Zufall. Wir müssen auf unser Brot Acht geben. Die Ratten haben sich vermehrt in letzter Zeit. Das sicherste Vorzeichen für dicke Luft. Die Ratten sind hier besonders widerwärtig. Leichenratten. Weil sie so groß sind. Leichenratten. Sie haben nackte, scheußliche, bösartige Gesichter. Es kann einem übel werden, wenn man ihre langen, kahlen Schwänze sieht. Kropp hat sein Brot in eine Zeltbahn gewickelt und es sich unter den Kopf gelegt. Aber er kann nicht schlafen, weil ihm die Ratten über das Gesicht laufen, um an das Brot heranzukommen. Schließlich machen wir ein Ende. Wir schneiden die Stellen sorgfältig aus, die von den Ratten angenagt wurden, und legen sie auf den Boden. Dann warten wir, die Spaten schlagbereit. Nach wenigen Minuten hören wir das erste Zerren. Es verstärkt sich. Viele kleine Füße trappeln. Da blitzen die Taschenlampen auf und alles schlägt auf den schwarzen Haufen ein. Im benachbarten Abschnitt haben die Ratten 2 Katzen und einen Hund angefallen, totgebissen und aufgefressen. Am nächsten Tag gibt es Edamer-Käse. Ein Viertel für jeden. Ein Vorzeichen für schweren Schlamassel. Unsere Befürchtungen nehmen zu, als auch noch Schnaps ausgeteilt wird. Wir trinken ihn, aber uns ist nicht wohl dabei zumute. Die Patronen- und Handgranatenvorräte werden aufgefüllt, die Bajonette geprüft. Ich spüre es. Das ist wie an der Somme. Da hatten wir 7 Tage und Nächte Trommelfeuer. Kat ist ein altes Frontschwein. Der hat Witterung. Er hat gar keinen Witz mehr, seit wir hier sind. Und das ist schlimm. Nichts geschieht. Nichts geschieht. Nichts geschieht. Nichts geschieht. Wir werden ruhiger, spielen Skat. Vielleicht haben wir Glück. Nichts geschieht, nichts geschieht, nichts geschieht. Nichts geschieht. Vielleicht haben wir Glück. Mitten in der Nacht wachen wir auf. Die Erde dröhnt. Schweres Feuer liegt über uns. Wir drücken uns in die Ecken. Geschosse aller Kaliber über uns. Der Unterstand bebt. Die Nacht ist ein Brüllen und Blitzen. Jeder fühlt es mit. Wie die schweren Geschosse die Grabenbrüstung wegreißen. Wie sie die Böschung durchwühlen und die obersten Betonklötze zerfetzen. Wir merken den dumpfen, rasenden Schlag, wenn der Schuss im Graben sitzt. Wie der Prankenhieb des fauchenden Raubtieres. Jetzt mischen sich Minen in das Artilleriefeuer. Das Wahnsinnigste an Erschütterungen, was es gibt. Wo sie niedergehen, ist ein Massengrab. Soldaten taumeln herein. Einer ist durch den Luftdruck der Explosion 2-mal über die Brustwehr geflogen, ohne sich etwas anderes zu holen als einen Nervenschock. Er sitzt in der Ecke und schluchzt. Es ist ein Rätsel, wo die da drüben so viele Geschütze hernehmen. Ein Rekrut kriecht Richtung Ausgang. Wo willst du hin? Ich bin gleich wieder da. Er hat einen trüben Glanz in den Augen, wie ein tollwütiger Hund. Eine Minute, Kamerad! Als der Rekrut mich fortstößt, packt Kat zu. Wir halten ihn fest. Ich will raus. Raus. Raus hier. Er schlägt um sich. Sein Mund ist nass. Versprüht halb verschluckte sinnlose Worte. Unterstandsangst. Gehetzte ausspringende Augen. Kennen wir zur Genüge. Er hat das Gefühl, hier zu ersticken. Wir müssen ihn verprügeln, damit er vernünftig wird. Wir tun es. Schnell und erbarmungslos. Das Trommelfeuer ist zu viel für die armen Kerle. Sie sind vom Feldrekrutendepot gleich in den Schlamassel geraten. Aufhören! Plötzlich heult und blitzt es. Sie sollen aufhören! Es klirrt metallisch. Die Wände wackeln. Gewehre, Helme, Erde, Dreck fliegen herum. Der Rekrut tobt wieder. Aus. 2 andere schließen sich ihm an. Einer läuft weg. Ich stürze hinterher. Hört auf! Da pfeift ein Geschoss heran. Ich werfe mich hin. Als ich aufstehe, sehe ich die Grabenwand mit Splittern, Fleischfetzen und Uniformlappen gepflastert. Wie in einem gewaltigen, dröhnenden Kessel sitzen wir, auf den von allen Seiten eingeschlagen wird. Einer der Rekruten scheint tatsächlich verrückt geworden zu sein. Wie ein Bock rennt er mit dem Kopf gegen die Wand. Immer und immer wieder. Wir müssen ihn festbinden. Wenn man ihn laufen ließe, würde er ohne Deckung rausrennen in den Geschützhagel. Noch eine Nacht. Wir sind stumpf vor Spannung. Eine tödliche Spannung. Kratzt wie ein schartiges Messer unser Rückenmark entlang. Die Beine wollen nicht mehr. Die Hände zittern. Unsere Körper, eine dünne Haut über mühsam unterdrücktem Wahnsinn. Wir haben kein Fleisch und keine Muskeln mehr. Wir sehen einander nicht mehr an, aus Furcht vor etwas Unberechenbarem. Wir pressen die Lippen aufeinander. Vielleicht kommen wir durch. Vielleicht kommen wir durch. Plötzlich wird das gegnerische Feuer zurückverlegt. Unser Graben ist frei. Niemand würde glauben, dass in dieser zerwühlten Wüste noch Menschen sind. Franzosen. Aber jetzt tauchen aus den Gräben die Stahlhelme auf. Es sind Franzosen. Wir sehen die Stürmenden auf uns zukommen. Flache Helme, verzerrte Gesichter. Es sind Franzosen. Eine ganze Reihe wird von unserem Maschinengewehr umgelegt. Wir können uns seit 3 Tagen zum ersten Mal wehren. Liegen nicht mehr ohnmächtig wartend auf dem Schafott. Wir können zerstören und töten. Und recht. Wir können zerstören. Töten. Destroy. Rächen. Kill. And take the stage. Töten. Und rächen. Entdoden. Und sich verstecken. Töten. Und rächen. Zerstören. Und töten. Und rächen. Zerstören. Und töten. Und rächen. Zerstören. Und töten. Und rächen. Unter einem Helm sehe ich einen Spitzbart und 2 dunkle Augen, die fest auf mich gerichtet sind. Einen Moment. Rast die ganze Schlacht um mich und diese beiden Augen. Dann reckt sich drüben der Kopf hoch. Meine Handgranate fliegt direkt hinein. Die Franzosen haben nicht mit so viel Widerstand gerechnet. Ihre Verluste weiten sich aus. Wir schleudern die Granaten nicht gegen Menschen. Mit Händen und Helmen hetzt der Tod hinter uns her. Ein junger Franzose bleibt zurück. Er hebt die Hände. In der rechten hat er noch den Revolver. Will er schießen oder sich ergeben? Ein Spatenschlag spaltet ihm das Gesicht. Käme dein Vater mit denen da drüben? Du würdest nicht zaudern, ihm die Granate gegen die Brust zu werfen. Ein anderer Franzose sieht es und versucht zu flüchten. Ein Bajonett zischt ihm in den Rücken. Wir sind Automaten. Wir sind Automaten. Wir sind gefühllose Tote, die durch einen gefährlichen Zauber noch laufen können. Töten. Entdoden. Und töten. Unsere Artillerie riegelt unseren Vorstoß ab. Wir gehen weiter vor. Neben mir wird einem Gefreiten der Kopf abgerissen. Er läuft noch einige Schritte, während ihm das Blut wie ein Springbrunnen aus dem Hals schießt. Wir werden vorwärts gezogen, wild und wütend. Wir wollen töten. Die da drüben sind unsere Todfeinde. Wild und wütend. Wir wollen töten. Die da drüben sind unsere Todfeinde. Ihre Gewehre und Granaten sind gegen uns gerichtet. Vernichten wir sie nicht, vernichten sie uns. In unsere durchlöcherten Seelen bohrt sich das Bild der zuckenden Körper, über die wir hinwegspringen. Das Krachen der Handgranaten schießt kraftvoll in unsere Arme. Wir werden überschwemmt von einer Welle, die uns grausam macht, zu Wegelagerern, zu Mördern, zu Teufeln werden lässt. Eine Welle, die unsere Kraft vertausendfacht, die uns rettet in Angst und Wut und Lebensgier. Der Krieg hat uns für alles verdorben. Wir haben keine Jugend mehr. Wir wollen die Welt nicht mehr erobern. Wir sind Flüchtende. Wir flüchten vor uns, vor unserem Leben. Die erste Granate, die einschlug, traf unser Herz. Wir sind abgeschnitten vom Streben, vom Fortschritt. Daran glauben wir nicht mehr. Wir glauben an den Krieg. Wir glauben an den Krieg. Kat schlägt einem Maschinengewehrschützen das Gesicht zu Brei. Die anderen erstechen wir, bevor sie ihre Handgranaten greifen können. Dann saufen wir das Kühlwasser der Maschinengewehre aus. Eilig reißen wir noch Konserven an uns, bevor wir türmen. Das Corned Beef von drüben ist an der ganzen Front berühmt. Manchmal ist es der Hauptgrund für einen Vorstoß. Denn unsere Ernährung ist schlecht. Über 1 Stunde liegen wir. Keuchen. Ruhen aus. Wir sind so ausgepumpt, dass wir trotz des elenden Hungers nicht an die Konserven denken. Aus den Trichtern steigt Nebel. Ich bin auf Posten. Dieser unheimliche Nebel, der die Toten vor uns beschleicht und ihnen das letzte Leben aussaugt. Morgen werden sie bleich und grün sein und ihr Blut gestockt und schwarz. Mir ist schwach zumute. Es fällt mir schwer, mit meinen Gedanken allein zu sein. Es sind eigentlich keine Gedanken, sondern Erinnerungen, die mich in meiner Schwäche heimsuchen. Ein Sommerabend. Ich stehe im Kreuzgang des Doms und schaue auf hohe Rosenbüsche. Die Sonne liegt warm auf den dicken grauen Steinen. Das Bild ist bestürzend nah. Es rührt mich an. Bevor es unter dem Aufflammen der nächsten Leuchtkugel zergeht. Sonderbar, dass alle die Erinnerungen immer voll Stille sind. Ihr Schweigen ist das Erschütternde, das mich zwingt, mein Gewehr anzufassen, um mich nicht aufzulösen. An der Front gibt es keine Stille. An der Front ist keine Stille. Meine Hände werden kalt. Meine Haut schauert. Heute würden wir in der Landschaft unserer Jugend umhergehen wie Fremde. Wir sind nicht mehr unbekümmert, wir sind gleichgültig. Verlassen wie Kinder und erfahren wie alte Leute. Wir sind roh und traurig und oberflächlich. Ich glaube, wir sind verloren. Hilfe! Angriffe wechseln mit Gegenangriffen. Auf dem Trichterfeld häufen sich die Leichen. Die Verwundeten können wir holen. Einen aber suchen wir vergeblich. 2 Tage lang. Er wird einen bösen Schuss haben. Kat meint, entweder wurde sein Becken zertrümmert oder die Wirbelsäule. Sonst würden wir seine Bewegungen sehen. Der Brust ist jedenfalls nicht getroffen, sonst könnte er nicht so laut schreien. Zuerst hat er nur um Hilfe geschrien. In der 2. Nacht ruft er nach seiner Frau und seinen Kindern. Den Namen Elise können wir immer wieder heraushören, wenn der Wind auf unseren Graben dreht. Elise! Morgens, als wir schon glaubten, er hätte Ruhe, dringt noch einmal sein gurgelndes Röcheln zu uns. Am Vormittag spielen 2 Schmetterlinge vor unserem Graben. Zitronenfalter. Ihre gelben Flügel haben rote Punkte. Was mag sie nur hierher geführt haben? Weit und breit keine Pflanze, keine Blume. Sie lassen sich immer wieder auf den Zähnen eines Schädels nieder. Vor den Ratten haben wir Ruhe. Sie sind jetzt weiter vorn. Wir wissen warum. Plötzlich setzt das Trommelfeuer wieder ein. Wir verlieren viele Leute, meistens Rekruten. Sie haben kaum Ausbildung. Was eine Handgranate ist, wissen sie. Von Deckung haben sie keine Ahnung. Aber der Stellungskampf erfordert Kenntnisse, Erfahrung. Man braucht Verständnis für das Gelände. Man muss die Geschosse hören und wissen, wo sie einschlagen, wie sie streuen und wie man sich schützt. Blassen Steckrübengesichter, die armselig gekrallten Hände, die jammervolle Tapferkeit dieser armen Hunde, die so verschüchtert sind, dass sie nicht laut zu schreien wagen. Die wimmern mit zerrissenen Brüsten und Bäuchen und Armen und Beinen leise nach ihren Müttern und hören auf, wenn man sie ansieht. Ihre toten, flaumigen, spitzen Gesichter haben die Ausdruckslosigkeit gestorbener Kinder. Raus! Los, raus hier! In einem Graben sehe ich plötzlich Himmelstoß. Er liegt in der Ecke mit einem kleinen Streifschuss. Sein Gesicht wie verprügelt. Er hat einen Angstkoller. Raus, sag ich! Er rührt sich nicht. Die Lippen zittern, der Schnurrbart bebt. Er zieht die Beine an, drückt sich an die Wand. Ich habe ihn am Hals und schüttle ihn, dass sein Kopf hin und her fliegt. Lump! Willst du wohl raus? Du Hund! Du Schinder! Willst dich drücken? Ich trete ihm in die Rippen. Vorwärts! Anschließen! Was meine Prügel nicht vermocht haben, bewirkt dieser Befehl. Jawohl! Himmelstoß hört den Vorgesetzten, springt auf und schließt sich an. Wir laufen. Wir werfen, wir schießen. Vergehen Wochen, Monate, Jahre. Es sind nur Tage. Wir töten, wir liegen herum. Wir sind schwach und stumpf. Haie wird mit aufgerissenem Rücken fortgeschleppt. Bei jedem Atemzug pulsiert die Lunge durch die Wunde. Ich kann ihm nicht die Hand drücken. Ist alle, Paul. Er beißt sich vor Schmerz in die Arme. Ein Stückchen zerhüllter Erde haben wir gehalten gegen die Übermacht. Auf jeden Meter kommt ein Toter. 2. Kompanie, hierher! Kat, Kropp und ich stehen zusammen, lehnen uns aneinander. 2. Kompanie, hierher! Marsch, Marsch! Wir sind ein karges Häuflein schmutziger, fahler Soldaten. Ein furchtbar kleiner Rest. Das sind alle. Niemand mehr 2. Kompanie. Kämmerich ist tot. Haie Westhus stirbt. Mit dem Körper Hans Kramers werden sie am jüngsten Tage Last haben, ihn zusammenzuklauben. Martens hat keine Beine mehr. Marx ist tot. Bayer ist tot. Hämmerling ist tot. Es ist eine verdammte Sache. Aber was geht es uns noch an? Wir leben. Es war noch Sommer, als wir an die Front gingen. Wir waren 150 Mann. Jetzt friert uns. Jetzt friert uns. Es ist Herbst. Die Blätter rascheln. Die Stimmen flattern müde. Zweite Kompanie! Ohne Tritt, Marsch! So wie wir zu Tieren werden, wenn wir nach vorn gehen, so werden wir zu oberflächlichen Witzbolden und Schlafmützen, wenn wir in Ruhe sind. Wir wollen leben um jeden Preis. Da können wir uns nicht mit Gefühlen belasten, die für den Frieden dekorativ sein mögen. Hier sind sie falsch. Furcht kennen wir nicht. Todesangst wohl. Doch das ist etwas anderes. Das ist körperlich. Das Grauen der Front versinkt, wenn wir ihm den Rücken kehren. Wir gehen ihm mit gemeinem, grimmigen Witz zu Leibe. Wenn jemand stirbt, hat er den Arsch zugekniffen. So reden wir über alles. Das rettet uns vor dem Verrücktwerden. Der Humor wird jeden Monat bitterer. Eine kurze Reihe tappt in den Morgen hinaus. 32 Mann. Und ich weiß, all das, was jetzt, solange wir im Krieg sind, versackt in uns wie ein Stein, wird nach dem Krieg wieder aufwachen. Und dann beginnt erst die Auseinandersetzung auf Leben und Tod. Die Tage hier werden noch einmal zurückkommen und unsere toten Kameraden werden aufstehen und mit uns marschieren. So werden wir marschieren. Unsere toten Kameraden neben uns, die Jahre der Front hinter uns. Gegen wen? Gegen wen? Die Häuser, in denen wir Quartier haben, liegen nahe am Kanal. Abends schwimmen wir. Da kommen drei Französinnen am Ufer entlang. Sie gehen langsam und sehen nicht weg, obgleich wir keine Badehosen tragen. Hey! Wie schön ihr seid! Wie heißt ihr? Ich heiße Thiaden. Ich bin Kropp. Wohnt ihr hier? Wollen wir was zusammen trinken? Ich bin Müller. Ich möchte euch heiraten. Alle drei. Jetzt gleich. Ich bin übrigens der Schönste von denen hier. Paul Bäumer. Nehmt ihr uns auf, wir wollen desertieren. Obwohl das Wasser entsetzlich kalt ist, tun wir alles, damit sie bleiben. Wir versuchen Witze. Sie antworten, ohne dass wir sie verstehen. Wir lachen. Wir winken. Brot! Brot! Pain! Thiaden läuft ins Haus, holt ein Kommissbrot, hält es hoch. Sie nicken und winken uns herüber. Aber es ist uns verboten, das jenseitige Ufer zu betreten. Überall stehen Posten. Sie zeigen auf ein Haus, das zwischen Bäumen und Gebüsch herauslugt. Es ist votre maison! Müller fragt, ob sie dort wohnen. Es ist votre maison! Die schmale Dunkle macht Tanzschritte. Die Blonde zwitschert. Wir kommen! Wir werden kommen! Heute Abend! Wenn es dunkel ist! C'est soir! Müller ersäuft fast, als er ihnen verständlich machen will, dass wir auch ein Stück Wurst mitbringen werden. Wir würden ihnen ein ganzes Proviant-Depot versprechen. Die Erregung packt uns. Wir können es kaum aushalten. In der Kantine gibt es gerade Bier und eine Art Punsch. Wir trinken und lügen einander die fantastischsten Abenteuer vor, bis Albert eine Idee kommt. Ja, eigentlich könnten wir ihnen auch Zigaretten mitbringen. Wir legen sie in unsere Mützen. Dazu wickelt jeder ein Kommissbrot in Zeitungspapier ein. Dazu noch drei Portionen Leberwurst. Wir stecken alles in unsere Stiefel. Da wir vorher schwimmen müssen, lassen wir unsere Kleider zurück. Die Stiefel halten wir beim Schwimmen über dem Kopf. Am anderen Ufer nehmen wir die Pakete heraus, ziehen die Stiefel an und setzen uns ansonsten nackt in Bewegung. Das Haus finden wir rasch. Albert zögert plötzlich. Und wenn nun ein Major bei Ihnen ist? Ach, dann hauen wir einfach ab. Der kann unsere Regimentsnummer hier lesen. Die Haustür öffnet sich. Kamerad! Bon ami! Die drei verschwinden. Als sie wiederkommen, haben sie Sachen dabei, die sie uns zuwerfen. Wir wickeln uns notdürftig ein, dann dürfen wir eintreten. Wir übergeben unsere Pakete. Ihre Augen glänzen. Man sieht, dass sie Hunger haben. Dann werden wir alle etwas verlegen. Müller macht die Gebärde des Essens. Da kommt wieder Leben in die Bude. Sie holen Teller und Messer und fallen über die Sachen her. Dieses Scheibchen Leberwurst heben sie bewundernd in die Höhe. Und wir sitzen stolz dabei. Die schmale Dunkle streicht mir über das Haar. La guerre. Grand malheur. Pauvre garçon. Ich halte ihren Arm fest und lege meinen Mund in ihre Handfläche. Ihre Finger umschließen mein Gesicht. Dicht über mir sind ihre Augen, das sanfte Braun der Haut, die roten Lippen. Ihr Mund spricht Wörter, die ich nicht verstehe. Wir gehen in das Zimmer nebenan. Ich werfe Müller einen Blick zu. Der ist mit der Blonden zugange, handfest und laut. Mir wird schwindelig. Nichts da, woran ich mich noch halten könnte. Nichts, was mir die Sicherheit des Soldaten gibt. Keine Koppel, kein Gewehr, kein Waffenrock, keine Mütze. Ich habe Angst. Ich lasse mich fallen ins Ungewisse. Wie vielfältig ist ein Gesicht. Vor einer Stunde noch fremd. Jetzt schon geneigt zur Zärtlichkeit. Wie anders ist dies als im Mannschaftsbordell, wo in langer Reihe angestanden wird. Ich möchte nicht an diese Frauen denken, aber sie kommen mir unwillkürlich in den Sinn. Ich erschrecke. Vielleicht kann man so etwas nie mehr loswerden. Dann aber fühle ich ihre Lippen auf meinen, dränge mich ihnen entgegen, schließe die Augen und möchte alles auslöschen. Krieg. Krieg, Grauen, Gemeinheit. Gemeinheit. Und möchte jung und glücklich erwachen. Immer tiefer presse ich mich in die Arme, die mich umfassen. Vielleicht geschieht ein Wunder. Irgendwie finden wir uns nachher alle zusammen. Verabschieden uns. Die Nachtluft kühlt unsere heißen Körper. Der Mond scheint in das Wasser. Das war ein Kommissbrot wert. Wir gehen nebeneinander mit langen Schritten. Ich kann nicht sprechen. Bin nicht einmal froh. Gefreiter Bäumer, Sie wissen, warum ich Sie herbestellt habe. Sie bekommen Sonderurlaub für Ihren tapferen Fronteinsatz. Gute Reise. Der Kompanieführer gibt mir den Urlaubsschein und eine Fahrkarte. Die anderen beneiden mich. Wie wird es sein, wenn ich zurückkomme? Werde ich meine Kameraden wieder treffen? Ich sehe einen nach dem anderen an. Albert Kropp sitzt neben mir und raucht. Er wirkt munter. Gegenüber hockt Kat mit den abfallenden Schultern, dem breiten Daumen, der ruhigen Stimme. Tjaden mit den Mauseaugen. Müller mit den vorstehenden Zähnen und dem bellenden Lachen. Ich werde trübselig. Mach's gut, Paul. Genieß die Zeit, mein Freund. Am nächsten Morgen werde ich entlaust. Dann gehe ich zur Haltestelle der Feldbahn. Albert und Kat begleiten mich, wir nehmen Abschied. Passt auf euch auf. Sie winken noch ein paar Mal, ihre Gestalten werden kleiner. Mir ist jede Bewegung an ihnen vertraut, ich würde sie weithin erkennen. Plötzlich bin ich voll rasender Ungeduld fortzukommen. Der Zug stampft und stampft. Ich liege auf manchem Bahnhof. Ich hocke auf mancher Holzplanke. Dann wird die Landschaft draußen beklemmend. Unheimlich und bekannt. Dörfer, in denen Strohdächer wie Mützen tief über gekalkte Fachwerkhäuser gezogen sind. Kornfelder, die wie Perlmutt schimmern. Obstgärten und Scheunen und alte Linden. Die Namen der Stationen werden zu Begriffen, bei denen mein Herz zittert. Diese Namen umgrenzen meine Jugend. Ich bin von rasender Ungeduld erfüllt. 17 Tage, 14 sind Urlaub, 3 Reisetage. Es ist zu wenig. Eine Schranke vor der Bauern warten. Mädchen, die winken. Kinder, die am Bahndamm spielen. Wege, die ins Land führen. Keine Artillerie. Keine Artillerie. Wenn der Zug nicht stampfte, müsste ich schreien. Ich erkenne die charakteristische Linie des Dolbenberges. Diesem gezackten Kamm, der jäh abbricht, wo der Scheitel des Waldes aufhört. Dahinter muss die Stadt kommen. Bremer Straße. Ich stehe am Fenster, ich kann mich nicht lösen. Bremer Straße. Die anderen bereiten ihre Sachen zum Aussteigen vor. Ich spreche die Namen der Straßen, die wir überqueren, vor mich hin. Dann hält der Zug. Lärm, Rufe, Schilder. Ich packe meinen Tornister, nehme mein Gewehr in die Hand, stolpere die Tritte hinunter. Eine Rotkreuzschwester bietet mir etwas zu trinken an. Sie lächelt, durchdrungen von ihrer Wichtigkeit. Seht nur, ich gebe einem Soldaten Kaffee. Ich wende mich ab. Draußen vor dem Bahnhof rauscht der Fluss. Er zischt weiß aus den Schleusen der Mühlenbrücke hervor. Hier haben wir oft gesessen. Wie lange ist das her? Wie lange ist das her? Über diese Brücke sind wir gegangen. Haben uns an heißen Tagen über den spritzenden Schaum gefreut und die Schule geschwänzt. Vor den Haustüren stehen Menschen und sehen mir nach, wie ich ungepflegt und bepackt vorübergehe. In dieser Konditorei haben wir Eis gegessen und die erste Zigarette geraucht. In diesen Straßen kenne ich jedes Haus. Das Kolonialwarengeschäft, die Drogerie, die Bäckerei. Es ist Erna, meine Schwester. Ich stehe vor der braunen Tür mit der abgegriffenen Klinke. Die Hand wird mir schwer. Ich öffne die Tür. Das Haus riecht nach Kartoffelpuffer. Heute ist ja Sonnabend. Mutter, Mutter! Paul ist da! Ich lehne mich an die Wand. Umklammere meinen Helm. Mein Gewehr. So fest es geht. Ich kann keinen Schritt mehr machen. Die Treppe verschwimmt mir vor den Augen. Ich kann nicht gegen dieses Wort an, das meine Schwester gerufen hat. Ich quäle mich zu lachen, zu sprechen, aber bringe kein Wort hervor. Die Tränen laufen mir nur so über das Gesicht. Was hast du denn? Also gib mir doch endlich ein Taschentuch. Mein Gewehr lehne ich in eine Ecke. Den Tornister stelle ich gegen die Wand, den Helm lege ich darauf, löse die Koppel. Paul? Wische mir das Gesicht ab. Paul! Ist sie noch im Schlafzimmer? Paul? Mutter ist krank. Ich gehe zu ihr, gebe ihr die Hand. Da bin ich, Mutter. Bist du verwundet? Ich habe Urlaub. Da liege ich nun und weine, anstatt mich zu freuen. Wie geht es dir, Mutter? Ich werde etwas aufstehen heute. Als ob wir es geahnt hätten, dass du kommst. Gerade heute gibt es dein Lieblings... Mach auch das Glas Preiselbeeren auf. Wir sind nie sehr zärtlich in der Familie gewesen. Das ist nicht üblich bei armen Leuten, die viel arbeiten müssen und Sorgen haben. Iss, mein Junge. Ich weiß, dass das Glas mit Preiselbeeren das einzige seit Monaten ist. Sie hat es aufbewahrt für mich. Ebenso wie die Kekse, die sie mir jetzt gibt. Du bist zu Hause. Du bist zu Hause. Da ist meine Mutter, meine Schwester, mein Schmetterlingskasten, das Mahagoni-Klavier. Aber ich bin noch nicht da. Es liegt ein Schritt dazwischen. Ein Schleier. Ich packe aus, was ich mitgebracht habe. Einen ganzen Edamer-Käse, zwei Kommissbrote, 3/4 Pfund Butter, 2 Büchsen Leberwurst, 1 Pfund Schmalz, 1 Säckchen Reis. Das könnt ihr sicher gebrauchen. Habt ihr denn draußen genug? Es geht. Meine Mutter greift heftig meine Hand. Paul, war es sehr schlimm draußen? Was soll ich darauf antworten? Im Lichtschein einer Explosion sehe ich Kat vor mir. Er brüllt. Ich höre nichts. Ich höre nichts. Erst als der Geschützdonner für Momente abebbt, verstehe ich ihn. Gas. Gas. Gas. Gas. Gas. Ich reiße meine Maske heraus. Mein Helm fliegt beiseite. Die ersten Minuten entscheiden über Leben und Tod. Gas. Ist sie dicht? Ist sie dicht? Ist sie dicht? Ich kenne die Bilder aus dem Lazarett. Ist sie dicht? Gaskranke, die in tagelangem Würgen die verbrannten Lungen auskotzen. Vorsichtig atme ich. Atmen. Die Schwaden sind in allen Vertiefungen. Atmen wie ein weiches, Atmen. Breites Quallentier regeln sie sich in meinem Sarg. Atmen, atmen. Der Kopf brummt. Atmen. Und dröhnt in der Gasmaske. Atmen. Er ist am Platzen. Die Lungen bekommen nur immer wieder denselben heißen, verbrauchten Atem. Die Schläfenadern schwellen. Man glaubt zu ersticken. Nein, Mutter. Wir sind ja mit vielen zusammen. Da ist es nicht so schlimm. Aber letztens war Heinrich Bredemeier hier, der erzählte, es wäre ganz furchtbar draußen mit Gas und all dem anderen. Soll ich ihr erzählen, dass wir einmal drei Kameraden in den gegnerischen Gräben fanden, die erstarrt waren? Wie vom Schlag getroffen, tot? Ach, Mutter, was so geredet wird. Der Bredemeier erzählt ja nur sowas dahin. Du siehst ja, ich bin heil. Ich hole meinen Zivilanzug aus dem Schrank und ziehe ihn an. Er sitzt sehr knapp. Ich bin beim Kommiss gewachsen. Meine Schwester bindet mir die Krawatte. Wie leicht so ein Anzug ist. Ich habe das Gefühl, als wäre ich nur in Unterhosen und Hemd unterwegs. Mutter ist froh, dass ich Zivilsachen trage. Mein Vater sähe mich lieber in Uniform. Aber ich weigere mich. Wie ist es an der Front? Erzählt deinem Vater. Gern wäre ich selbst im Feld. Aber ich kann ja nicht mehr. Seid ihr tapfer? Mein Vater möchte immer zu, dass ich erzähle von draußen. Er weiß nicht, dass so etwas nicht erzählt werden kann. Ich bringe mich in Gefahr, wenn ich diese Dinge in Worte fasse. Ich habe Scheu, dass sie dann riesenhaft werden und sich nicht mehr bewältigen lassen. Zerstören und töten und rächen. Zerstören und töten und rächen. Zerstören und töten und rächen. Unter einem Helm sehe ich einen Spitzbart und zwei dunkle Augen, die fest auf mich gerichtet sind. Einen Moment. Rast die ganze Schlacht um mich und diese beiden Augen. Dann reckt sich drüben der Kopf hoch. Meine Handgranate fliegt direkt hinein. Die Franzosen haben nicht mit so viel Widerstand gerechnet. Ihre Verluste weiten sich aus. Wir schleudern die Granaten nicht gegen Menschen. Und ein Nahkampf, Paul! Hast du schon einmal einen Nahkampf mitgemacht? Mit Händen und Helmen hetzt der Tod hinter uns her. Ein junger Franzose bleibt zurück. Er hebt die Hände. In der rechten hat er noch den Revolver. Will er schießen oder sich ergeben? Ein Spatenschlag spaltet ihm das Gesicht. Käme dein Vater mit denen da drüben? Du würdest nicht zaudern, ihm die Granate gegen die Brust zu werfen. Ein anderer Franzose sieht es und versucht zu flüchten. Ein Bajonett zischt ihm in den Rücken. Wir sind Automaten. Wir sind Automaten. Wir sind gefühllose Tote, die durch einen gefährlichen Zauber noch laufen können. Töten. Nein, Vater, ich habe keinen Nahkampf mitgemacht. Bislang. Ich stehe auf, um auszugehen. Du musst mir mehr erzählen, wenn du wiederkommst. Es ist schön, im Wirtsgarten unter den Kastanien zu sitzen. Ich habe ein Glas Bier vor mir stehen. Ich kann ein zweites, ein drittes bestellen, wenn ich will. Kein Appell, kein Trommelfeuer. Die Kinder des Wirts spielen auf der Kegelbahn. Der Hund legt mir seinen Kopf auf die Knie. Der Himmel ist blau. Zwischen dem Laub der Kastanien ragt der grüne Turm der Margaretenkirche auf. Das ist gut. Ich liebe es. Zigarre gefällig? Mein ehemaliger Schuldirektor. Gern, danke. Wie ist denn der Geist an der Front? Vorzüglich, wie? Vorzüglich. Alle wollen gern nach Hause. Das glaube ich. Aber erst müsst ihr den Franzmann verkloppen. Ober, bringen Sie unserem jungen Krieger noch ein Bier. Leider habe ich die Zigarre genommen und muss bleiben. Wir brauchen ganz Belgien, Frankreich, besonders die Kohlereviere und große Teile von Russland. Ich bin ärgerlich und qualme so schnell ich kann. Nun macht mal ein bisschen vorwärts da draußen mit eurem ewigen Stellungskrieg. Schmeißt die Kerle raus, dann gibt es auch Frieden. Ein Durchbruch ist unmöglich. Die anderen haben noch zu viele Reserven. Naja, Kamerad, Sie tun Ihre Pflicht, Sie setzen Ihr Leben ein. Das ist höchster Ehrenwert. Aber Sie sehen nur Ihren kleinen Abschnitt und haben deshalb keine Übersicht. Aber es kommt auf das Gesamte an, verstehen Sie? Und das können Sie nicht beurteilen. Deswegen sage ich Ihnen, die gegnerische Front muss in Flandern durchbrochen und dann von oben aufgerollt werden. Völlig aufgerollt. Dann geht's auf Paris. Noch ein Bier für unseren jungen Freund. Nein, danke, ich muss los. Vertragt wohl nichts mehr an der Front, was? Der Direktor steckt mir noch ein paar Zigarren in die Tasche und gibt mir einen Klaps auf den Hinterkopf. Hoffentlich hören wir nun bald mal was Ordentliches von euch. Es sind andere Menschen hier. Menschen, die ich nicht begreife, die ich verachte und beneide. Wie ich sie so sehe in ihren Zimmern, ihren Büros, ihren Berufen. Ich möchte auch so sein und den Krieg vergessen. Alles ist so eng. Draußen sausen die Splitter über die Trichter. Die Verwundeten werden auf Zeltbahnen zurückgeschleift. Die Kameraden drücken sich in die Gräben. Ich muss an Kat und an Albert und Müller und Tjaden denken. Was tun sie jetzt? Vielleicht sitzen sie in der Kantine, vielleicht schwimmen sie. Bald müssen sie wieder nach vorn. Am liebsten bin ich allein, da stört mich keiner. Ich will fühlen, dass ich hierher gehöre. Bilder ziehen vorüber, sie haken sich nicht fest. Es sind nur Schatten und Erinnerungen. Will fühlen, dass der Krieg versinkt, wenn die Welle der Heimkehr kommt. Nichts. Ich sitze und warte. Meine Unruhe wächst. Ich warte. Ich finde nicht zurück. Bin ausgeschlossen. Ein fürchterliches Gefühl der Fremde steigt in mir auf. Teilnahmslos und traurig sitze ich da wie ein Verurteilter. Die Vergangenheit wendet sich ab. Vorbei. Ich bin ein Soldat, daran muss ich mich halten. Meine Mutter sieht mich schweigend an, sie zählt die Tage. Was ist Urlaub? Ein Schwanken, das alles noch viel schwerer macht. Noch 4 Tage. Ich muss zu Kemmerichs Mutter. Wieso? Wieso? Warum? Weshalb lebst du denn, wenn er tot ist? Man kann das nicht beschreiben. Diese bebende, schluchzende Frau, die mich schüttelt und mich anschreit. Weshalb seid ihr überhaupt da draußen? Kinder wie ihr! Die in einen Stuhl sinkt und weint. Hast du ihn noch gesehen? Hast du gesehen, wie er starb? Franz bekam einen Schuss ins Herz. Er war sofort tot. Du lügst. Ich weiß es besser. Ich habe gefühlt, wie schwer er gestorben ist. Ich habe seine Stimme gehört. Seine Angst gespürt. Sag die Wahrheit. Ich muss es wissen. Ich war neben ihm. Er war sofort tot. Hat nicht gelitten. Ich weiß. Du willst mich trösten. Aber siehst du nicht, dass du mich schlimmer quälst, als wenn du die Wahrheit sagst? Sag mir, wie es war, auch wenn es noch so furchtbar ist. Ich weiß, dass sie mich amputiert haben. Es hätten auch beide Beine sein können. Oder der rechte Arm. Sei froh, du kommst nach Hause. Meinst du? Du musst dich nur von der Operation erholen. Paul, ich glaub nicht mehr dran. Jetzt red keinen Quatsch, Franz. In ein paar Tagen wirst du sehen. Hier werden ganz andere Sachen zurechtgepflastert. Sieh dir meine Finger an. Kemmerich hebt seine Hand. Wie aus Wachs. Ich wollte mal Förster werden. Das kannst du immer noch. Die machen heute großartige Prothesen, da merkst du gar nicht, dass dir was fehlt. Kannst meine Stiefel mitnehmen. Gib's Müller. Tränen laufen ihm die Wangen herunter. Wenn er doch den Mund auftun und schreien wollte. Franz, willst du jetzt schlafen? Er spricht nicht von seiner Mutter und seinen Geschwistern. Das liegt wohl schon hinter ihm. Er ist jetzt allein mit seinem kleinen, 19-jährigen Leben und weint, weil es ihn verlässt. Ihr Sohn bleibt tot. Ob sie die genauen Umstände kennt oder nicht. Er hat nichts gefühlt. Sein Gesicht war ganz ruhig. Kannst du das beschwören? Ja. Bei allem, was dir heilig ist? Was ist mir schon heilig? Willst du selbst nicht wiederkommen aus dem Krieg, wenn du mich belogen hast? Ich will selbst nicht wiederkommen, wenn er nicht sofort tot war. Der letzte Abend zu Hause. Alle sind schweigsam. Ich gehe früh zu Bett. Meine Mutter kommt in mein Zimmer, setzt sich an mein Bett, obwohl sie Schmerzen hat, dass sie sich manchmal krümmt. Geh schlafen, Mutter. Schlafen kann ich noch genug, wenn du fort bist. Fürchtest du dich sehr? Nein, Mutter. Nimm dich vor den Frauen in Acht. Die Französinnen sind schlecht. Wo wir liegen, sind keine Frauen. Sei recht vorsichtig dort im Feld. Paul. Warum kann ich meinen Kopf nicht in deinen Schoß legen und weinen? Warum nehme ich dich nicht in den Arm und wir sterben? Ja, das werde ich sein. Vielleicht kannst du einen Posten bekommen, der nicht so gefährlich ist. Das kann wohl sein. Vielleicht komme ich in die Küche. Nimm ihn ja an, wenn die anderen auch reden. Das werde ich, Mutter. Ihr Gesicht, ein weißer Schein im Dunkel. Dann musst du schlafen gehen. Ich lege ihr meine Decke über die Schultern. Du musst nun auch gesund werden, bis ich wiederkomme. Gute Nacht, mein Kind. Gute Nacht, Mutter. Ich hätte nie auf Urlaub gehen dürfen. Ich beiße in meine Kissen, krampfe die Fäuste um die Eisenstäbe meines Bettes. Ich hätte nie auf Urlaub gehen dürfen. Ich lungere herum, bis meine Kompanie morgens einrückt. Müller, Tjaden, Kropkat. Grau, schmutzig, verdrossen und trübe. Paul, wie war's zu Hause? Hast du zu essen mitgebracht? Paul, ja, da bist du ja. Komm zu uns. Ich dränge mich zwischen sie. Dort ist Tjaden. Da schnaubt sich Müller. Da sind Kat und Krop. Wir machen uns die Strohsäcke nebeneinander zurecht. Hier gehöre ich hin. Was könnte ich weinen? Wenn man sich das überlegt, wir sind hier, um unser Vaterland zu verteidigen. Aber die Franzosen sind auch da, um ihr Vaterland zu verteidigen. Wer hat denn recht? Beide. Unsere Professoren, Pastoren, Zeitungen sagen, wir hätten recht. Das wird ja hoffentlich so sein. Die französischen Professoren, Pastoren, Zeitungen sagen, nur sie hätten recht. Wie steht's damit? Es ist Krieg. Und jeden Monat kommen mehr Länder dazu. Tjaden fragt, wie entstehen eigentlich Kriege? Krop antwortet mit einer gewissen Überlegenheit. Meistens so, dass ein Land ein anderes schwer beleidigt. Das verstehe ich nicht. Ein deutscher Berg kann doch einen französischen Berg nicht beleidigen. Oder einen Fluss, oder ein Wald, oder ein Weizenfeld. Bist du so dämlich oder tust du nur so? Ein Volk beleidigt ein anderes. Dann habe ich hier nichts zu suchen. Ich fühle mich von niemandem beleidigt. Auf dich kommt es dabei auch gar nicht an, du Dorfdepp. Na, dann kann ich ja nach Hause gehen. Es ist das Volk als Gesamtheit, also der Staat. Müller geht dazwischen. Der Staat, der Staat. Feldgendarm, Polizei, Steuer, das ist der Staat. Wenn ihr damit etwas zu tun habt, bitteschön. Das stimmt, Tjaden. Jetzt mischt sich Kat ein. Staat und Heimat, das ist wahrhaftig ein Unterschied. Aber sie gehören doch zusammen. Oder gibt es eine Heimat ohne Staat? Bedenkt doch mal, dass wir alle einfache Leute sind. Und in Frankreich sind die meisten auch Arbeiter, Handwerker oder kleine Beamte. Weshalb soll nun wohl ein französischer Schlosser uns angreifen? Das sind die Regierung. Weshalb ist dann überhaupt Krieg? Was weiß ich. Es muss Leute geben, die darin verdienen. Ich gehöre nicht dazu. Keiner hier. Keiner hier. Keiner hier. Wer denn dann? Dem Kaiser nützt es doch auch nicht. Der hat doch alles, was er braucht. Ich glaube, es ist eine Art Fieber. Keiner will es eigentlich und mit einem Mal ist es da. Wir haben den Krieg nicht gewollt, die anderen behaupten dasselbe. Trotzdem ist die halbe Welt feste dabei. Ja, aber besser der Krieg ist hier als in Deutschland. Noch besser ist gar kein Krieg. Am besten ist, über den ganzen Kram nicht zu reden. Es soll eine Patrouille ausgeschickt werden, um zu erkunden, ob die feindliche Stellung noch besetzt ist. Ich habe wegen meines Urlaubs ein schlechtes Gewissen gegenüber den anderen und melde mich freiwillig. Wir kriechen einzeln voran. Nach einer Weile finde ich einen Trichter, in den ich mich hineingleiten lasse. Neben mir zischt eine Granate ein. Ich erschrecke heftig. Mich ergreift eine sinnlose Angst. Ich bin hier allein und hilflos im Dunkeln. Im wirren Durcheinander summen mir die Gedanken im Schädel. Ich höre die Stimme meiner Mutter. Mir bricht der Schweiß aus allen Poren. Meine Stirn ist nass. Die Augenhöhlen feucht. Meine Hände zittern. Ich kämpfe einen verzweifelten, wirren Kampf. Ich will aus der Mulde heraus und rutsche doch wieder hinein. Ich sage mir, du musst. Du musst, es sind deine Kameraden, du musst. Du musst, du musst. Du musst, du musst. Du musst. Und gleich darauf, was geht es mich an? Ich habe nur ein Leben zu verlieren. Was geht es mich an? Ich habe nur ein Leben zu verlieren. Ich liege gekrümmt im Trichter, die Beine im Wasser bis zum Bauch. Ich zerre meinen kleinen Dolch heraus, fasse ihn fest. Gerade will ich mich umdrehen, da poltert es. Schwer und klatschend fällt ein Körper zu mir in den Trichter. Ich denke nichts. Ich fasse keinen Entschluss. Ich stoße rasend zu. Ich fühle, wie der Körper zuckt und dann weich wird, zusammensackt. Meine Hand ist klebrig und nass. Der Franzose röchelt. Jeder Atemzug wie ein Schrei. Ich krieche in die entfernteste Ecke, die Augen starr auf ihn gerichtet, das Messer fest umklammert, bereit, noch einmal auf ihn loszugehen, wenn er sich rührt. Aber er wird nichts mehr tun. Das höre ich an seinem Röcheln. Nur ein Wunsch ist in mir, wegzukommen. Ich nehme den Kopf hoch. Das Maschinengewehrfeuer ist so gedeckt, dass ich durchlöchert wäre, ehe ich auch nur einen Schritt laufen könnte. Ich sehe meine blutige Hand und fühle jähe Übelkeit. Das Feuer lässt nicht nach. Von beiden Seiten ist es gleich stark. Man wird mich wahrscheinlich schon längst verloren gegeben haben. Es wird Tag. Die Gestalt gegenüber bewegt sich. Ein Mann mit Schnurrbart. Der Kopf zur Seite gefallen. Ein Arm halb gebeugt, die andere Hand liegt auf der Brust. Er muss tot sein. Er fühlt nichts mehr. Was da röchelt, ist nur noch der Körper, sage ich mir. Er versucht, den Kopf zu heben. Dann sinkt die Stirn wieder auf den Arm zurück. Der Mann stirbt. Der Mann stirbt, aber er ist nicht tot. Ich schiebe mich an ihn heran. Einen langen Weg von 3 Metern. Er sieht mich mit einem Ausdruck furchtbaren Entsetzens an. In seinen Augen ist alles Leben versammelt, zu einer unfassbaren Anstrengung zu fliehen. Vor dem Tod. Vor mir. Das Röcheln ist verstummt, aber seine Augen schreien. No. No. Ich bin unfähig, mich zu bewegen, solange seine Augen auf mich gerichtet sind. Plötzlich fällt seine Hand von der Brust. Das löst die Gewalt seiner Augen auf. Ich will ihm zeigen, dass ich ihm helfen will. Ich streiche über seine Stirn. Seine Wimpern sinken tiefer. Die Spannung lässt nach. Vergib mir, Kamerad. Wie konntest du mein Feind sein? Wenn wir diese Uniform fortwerfen, könntest du ebenso mein Bruder sein. Ich öffne ihm den Kragen und schiebe seinen Kopf bequemer zurecht. Sein Mund steht halb offen. Er bemüht sich, Worte zu formen. Seine Lippen sind trocken. Ich gebe ihm Wasser. Er trinkt. Dann knöpfe ich seinen Rock auf, um ihn zu verbinden. Meine Verbandspäckchen bedecken die Stiche. Das Blut läuft darunter weg. Es ist alles, was ich tun kann. Er ist der erste Mensch, den ich mit meinen Händen getötet habe. Den ich genau sehen kann. Dessen Sterben mein Werk ist. Er ist nicht zu retten. Wenn ich meinen Revolver nicht beim Kriechen verloren hätte, würde ich ihn erschießen. Wie langsam stirbt doch ein Mensch. Wie langsam stirbt doch ein Mensch. Erstechen kann ich ihn nicht. Sein Röcheln setzt wieder ein. Jeder Atemzug legt mein Herz bloß. Dieser Franzose hat ein unsichtbares Messer, mit dem er mich ersticht. Die Zeit und meine Gedanken. Nachmittags um 3 ist er tot. Ich wollte, das Röcheln wäre wieder da. Ich lege den Toten noch einmal zurecht, damit er es bequemer hat. Ich schließe ihm die Augen. Sein Mund ist voll und weich unter dem Schnurrbart. Die Nase ein wenig gebogen. Die Haut bräunlich. Seine Frau denkt jetzt ganz sicher an ihn. Er sieht aus, als wenn er hier oft geschrieben hätte. Sie wird auch noch Post von ihm bekommen. Morgen. In einer Woche. Er hätte sicher noch 30 Jahre leben können. Wenn er 2 Meter weiter nach links gelaufen wäre, läge er in einem anderen Trichter und würde seiner Frau einen neuen Brief schreiben. Das Schweigen dehnt sich. Ich rede mit ihm. Kamerad, nimm 20 Jahre von mir und steh auf. Nimm mehr, denn ich weiß nicht mehr, was ich damit anfangen soll. Seine Uniform steht halb offen. Die Brieftasche ist leicht zu finden. Gérard Duval, Typograf. Gérard Duval, Typograf. Ich schreibe die Adresse mit seinem Bleistift auf einen Briefumschlag. Ich habe den Buchdrucker Gérard Duval getötet. Ich muss Buchdrucker werden. Buchdrucker. Ich werde deiner Frau schreiben. Sie soll es durch mich erfahren. Ich will ihr helfen und deinen Eltern auch und deinem Kind. Die Sonne steht schräg. Ich bin dumm vor Erschöpfung und Hunger. Ich denke nicht mehr an den Toten. Er ist mir jetzt völlig gleichgültig. Mit einem Schlag springt die Lebensgier auf. Und alles, was ich mir vorgenommen habe, versinkt. Die Front ist ruhig. Dunkelheit wächst. Ich krieche aus dem Trichter, taste mich vor, ducke mich, husche weiter. Als ich unsere Helme sehe, rufe ich. Paul! Gleich darauf höre ich meinen Namen. Paul! Es sind Kat und Albert, die mit einer Zeltbahn losgegangen sind, um mich zu suchen. Bist du verwundet? Nein! Wir rutschen in einen Graben. Ich schlinge das Essen hinunter. Albert gibt mir eine Zigarette. Ich erzähle ihnen, was geschehen ist. Erzähle ihnen von Gérard Duval. Was solltest du anderes tun? Dazu bist du doch hier. Ihre Nähe tröstet mich. Was habe ich nur für einen Unsinn zusammengefaselt in dem Trichter? Après tout. Krieg ist schließlich Krieg. La guerre, c'est la guerre. War ist war. Orloch ist Orloch. Ich begreife mich jetzt selbst nicht mehr. Wir haben einen guten Posten erwischt. Sollen ein Proviantamt bewachen. Verpflegung müssen wir uns selbst aus den Beständen besorgen. Dafür sind wir die richtigen Leute. Kat! Kropp! Jan! Männer! Petering! Bäumer! Unsere ganze Gruppe. Als Unterstand wählen wir einen betonierten Keller. Jetzt geht es mit Feuereifer daran, ein Idyll zu schaffen. Fressen und schlafen. Albert Kropp und ich finden ein Mahagonibett mit einem Himmel aus blauer Seide und Spitzenüberwurf. Hier, 1 Dutzend Eier und 2 Pfund gute Butter. Kat macht einen Patrouillengang durch die Häuser. Eine Fata Morgana. In einem kleinen Stall tummeln sich 2 Ferkel. Nee, die sind echt. Wir reiben uns die Augen und sehen vorsichtig wieder hin. Tatsächlich. Sie sind immer noch da. In der Speisekammer liegen 2 Köpfe Blumenkohl. Zu dem Braten gibt's Kartoffelpuffer. Aber wir finden keine Reibe. Wir nehmen die Blechdeckel hier und schlagen Löcher rein. Möglichst viele. Aber zieht dicke Handschuhe an, bevor ihr mit dem Reiben anfangt. Ich koche die Mohrrüben und die Erbsen. Ich brate die Puffer. Nach 10 Minuten schaffe ich es, die Pfanne so zu schwenken, dass sich die Puffer in der Luft drehen. Und ich kümmere mich um die Ferkel. Die Ferkel werden im Ganzen gebraten. Alle stehen um sie herum, wie um einen Altar. Mit dem Blumenkohl rühre ich noch eine weiße Soße an. Doch die Fesselballons haben den Rauch aus unserem Schornstein bemerkt. Wir werden mit Feuer belegt. Immer näher pfeift es um uns herum. Wir können doch das Essen nicht im Stich lassen. Splitter sausen durch das Küchenfenster. Das Pufferbraten wird schwierig. Jedes Mal, wenn ich ein Ding heranpfeifen höre, gehe ich mit der Pfanne in die Knie. Danach komme ich sofort wieder hoch und brate weiter. Wir organisieren den Rückzug. Rechts um, Marsch! Nach dem nächsten Einschlag rennen wir mit den Gemüsetöpfen die 50 Meter bis zum Unterstand. 1, 2, 3 und los! Der nächste Schuss. Zweite Kompanie, vorwärts Marsch! Anschließen! Und los! Tjaden und Detering traben mit je einer großen Kanne erstklassigem Bohnenkaffee los. Kaczynski, Kropp, anschließen! Und 1, 2, los! Kat und Albert schnappen sich das Glanzstück, die Pfanne mit dem braun gebratenen Ferkel, und rasen über das freie Feld hinüber zum Unterstand. Paul, jetzt du! Ich nehme die Platte mit dem Stapel Kartoffelpuffer und galoppiere los. Kurz bevor ich ankomme, pfeift es anschwellend. Ich fege um die Betonmauer herum, falle die Kellertreppe hinunter. Meine Ellenbogen sind zerschlagen, aber ich habe keinen einzigen Puffer verloren. Um 2 gibt's Essen! Dann Offizierskaffee und Offizierszigarren. Und um 6:30 Abendessen. Um 10 werfen wir die Gerippe der Ferkel vor die Tür. Oh, jetzt ein Cognac und einen Rum. Ja, mit den Zigarren. Fehlen eigentlich nur noch die Weiber aus dem Offizierspuff. Fast 14 Tage vergehen so. Solange nur noch ein Teil des Proviantamts steht, ist uns alles egal. Wir führen ein glückliches Leben und hoffen, hier das Ende des Krieges zu erleben. Hoping here to see the war's end. Wir hoffen, hier das Ende des Krieges zu erleben. Einige Tage später bekommen wir den Befehl, eine Ortschaft aufzuräumen. Plötzlich heult die Luft. Die Erde bebt. Wir spritzen auseinander und werfen uns hin. Im selben Moment spüre ich, wie mir die Spannung entgleitet, die mich ansonsten immer das Richtige tun lässt. Du bist verloren. Der Gedanke, du bist verloren, zuckt auf. Eine würgende, schreckliche Angst. Im nächsten Moment fegt ein Schlag wie von einer Peitsche über mein linkes Bein. Ich höre Albert schreien direkt neben mir. Wir liegen ungeschützt auf freiem Feld. Er taumelt hoch und läuft, ich neben ihm. Los, Albert, komm! Mit einem Satz sind wir über eine Hecke und fallen in einen Teich, das Gesicht voll Schlamm und Wasserlinsen. Die Deckung ist gut. Wenn es heult, gehen wir mit dem Kopf unter Wasser. Lass uns weg hier, ich fall sonst um und saufe. Wo hat's dich erwischt? Am Knie, glaube ich. Kannst du laufen? Ich denke. Dann los! Wir rennen gebückt den Chausseegraben entlang. Das Feuer folgt uns. Albert wird langsamer. Lauf, Paul, ich komm schon nach. Hoch, Albert, ich stütz dich. Wenn du dich erst hinlegst, kommst du nie mehr weiter. Wir erreichen einen Unterstand. Albert schmeißt sich hin. Der Schuss sitzt kurz über seinem Knie. Ich verbinde ihn. Plötzlich sehe ich, dass auch meine Hose blutig ist. Ebenso der Arm. Wir wundern uns, wie wir es überhaupt bis hierher geschafft haben. Das hat nur die Angst gemacht. Selbst wenn uns die Füße weggeschossen worden wären, wir wären auf Stümpfen gerannt. Albert kann sein Bein nicht mehr bewegen. Hilfe! Ich kann zumindest noch kriechen. Hilfe! Und rufe einen vorbeifahrenden Leiterwagen, der uns mitnimmt. Voller Verwundeter. Ein Sanitäter jagt uns gleich eine Tetanusspritze in die Brust. Wo geht's in die Heimat, Albert? Hoffentlich. Die Schmerzen werden stärker. Die Verbände brennen. Wie viel über dem Knie sitzt mein Schuss? Mindestens 10 Zentimeter. In Wirklichkeit sind es höchstens 3. Eins habe ich mir vorgenommen. Wenn die mir das Bein abnehmen, mache ich Schluss. So liegen wir und warten. Abends werden wir zur Schlachtbank geholt. Stellen Sie sich doch nicht so an! Der Arzt stochert in der Wunde herum, dass mir schwarz vor Augen wird. Halt ihn fest! Die Instrumente blitzen im hellen Licht wie bösartige Tiere. Die Schmerzen sind unerträglich. Zwei Krankenwärter halten meine Arme fest. Ich versuche, mich zu befreien. Chloroformiert den Kerl. Entschuldigen Sie, Herr Doktor. Ich werde ruhig. Ich werde stillhalten. Aber bitte, chloroformieren Sie mich nicht. Es ist bekannt, dass die Ärzte in den Feldlazaretten leicht amputieren. Bei dem großen Andrang ist das einfacher als komplizierte Flickereien. Kämmerich fällt mir ein. Selbst wenn ich hier ein paar Leuten den Schädel einschlagen muss, ich werde mich nicht chloroformieren lassen. Na gut. Noch ein Versuch? Ein blonder Bursche. Schmisse im Gesicht. Eine widerliche goldene Brille. Ich merke, dass er mich jetzt schikaniert. Er wühlt nur so in der Wunde und schielt ab und zu über seine Gläser zu mir hin. Meine Hände quetschen sich um die Griffe. Mir verrecke ich, als dass er einen Mucks von mir hört. Er hat einen Splitter herausgeholt und wirft ihn mir zu. Offensichtlich ist der Arzt zufrieden mit meinem Verhalten. Jedenfalls schient er mein Bein sorgfältig, dann wird es eingegipst. Morgen geht's nach Hause, mein Junge. Nachts können wir keine Minute schlafen. In unserem Saal sterben 7 Leute. Einer singt eine ganze Stunde lang Choräle, in hohem Quetschtenor. Dann beginnt er zu röcheln. Ein anderer kriecht noch aus dem Bett ans Fenster. Er liegt davor, als hätte er zum letzten Mal hinaussehen wollen. Albert und ich kommen in ein katholisches Hospital. Die sind bekannt für gute Behandlung und gutes Essen. Ich erwache von den Stimmen auf dem Korridor. Ruhe! Die nennen das Mord! Ruhe! Damit man seinen Teil davon abkriegt, machen sie die Türen auf! Das ist ein Unsinn! Wenn man doch ein bisschen schlafen könnte! Ruhe da draußen! Ruhe! Nach einer Minute erscheint eine Schwester. Die sieht in ihrer schwarz-weißen Tracht wie ein Kaffeewärmer aus. Machen Sie doch die Tür zu, Schwester! Wir beten. Und wir möchten schlafen. Beten ist besser als schlafen. Sie steht da und lächelt unschuldig. Tür zu. Aber es wird doch für Sie mitgebetet. Seinerlei. Tür zu, verdammt nochmal. Sie sollten nicht fluchen. Sie verschwindet und lässt die Tür offen. Ich zähle jetzt bis drei. Wenn da nicht Ruhe ist, dann fliegt was. Von mir auch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich nehme eine Flasche, ziele und werfe sie durch die Tür auf den Korridor. Sie zerspringt in tausend Splitter. Das Beten bricht ab. Die Schwestern kommen herein und schimpfen. Tür zu! Tür zu! Schließlich ziehen sie ab und schließen die Tür. Wir haben gesiegt. Das setzt Festung! Eine Flasche in den Flur zu werfen! Sie befinden sich hier in einem katholischen Hospital! Der Lazarettinspektor kommt und ranzt uns an. Wir lassen ihn reden. Er hat zwar einen langen Degen und Achselstücke, doch er ist ein Beamter. Deshalb wird er nicht einmal von einem Rekruten für voll genommen. Raus damit! Wer hat die Flasche geworfen? Ich! Der Mann mit dem struppigen Bart richtet sich in seinem Bett auf. Jawohl, Herr Lazarettinspektor! Ich war erregt darüber, dass wir unnötig geweckt wurden. Da verlor ich die Besinnung und wusste nicht mehr, was ich tat. Wie heißen Sie? Ersatzreservist Josef Hamacher. Das hat ein Nachspiel! Der Inspektor stürmt zur Tür hinaus. Warum hast du dich gemeldet? Du warst es doch gar nicht. Ich habe einen Jagdschein. Nach meinem Kopfschuss haben Sie mir ein Attest ausgestellt, dass ich zeitweise unzurechnungsfähig bin. Seither bin ich fein raus. Wenn die morgen beim Beten nochmal die Tür aufmachen, schmeißen wir wieder. Wir sind heilfroh. Mit Josef können wir alles riskieren. Albert geht es schlecht. Sie holen ihn. Er wird amputiert. Sein ganzes Bein bis oben hin. Ein Revolver, ich brauche einen Revolver. Nun spricht er fast gar nicht mehr. Was werden unsere Väter tun, wenn wir einmal aufstehen, vor sie hintreten und Rechenschaft fordern? Was erwarten Sie von uns, wenn eine Zeit kommt, wo kein Krieg ist? Unser Wissen vom Leben beschränkt sich auf den Tod. Was soll aus uns werden? Ich bin 20 Jahre alt und kenne vom Leben nichts als Verzweiflung, Tod und Angst. Ein Stockwerk tiefer liegen Bauch- und Rückenmarkschüsse und beidseitig Amputierte. Rechts im Flügel Kieferschüsse, Gaskranke, Nasen-, Ohren- und Halsschüsse. Im linken Flügel Blinde- und Lungenschüsse, Beckenschüsse, Gelenkschüsse, Nierenschüsse, Hodenschüsse, Magenschüsse. Man sieht hier erst, wo ein Mensch überall getroffen werden kann. Ich kann nicht begreifen, dass auf so zerrissenen Leibern noch Menschengesichter sind, in denen das Leben seinen alltäglichen Fortgang nimmt. Zwei Leute sterben an Wundstarrkrampf. Die Haut wird fahl, die Glieder erstarren. Zuletzt leben nur noch die Augen. Bei manchen Verletzten hängt das zerschossene Glied an einem Galgen frei in der Luft. Unter der Wunde ein Becken, in das der Eiter tropft. Und das hier ist nur ein einziges Lazarett. Es gibt Hunderttausende in Deutschland. Hunderttausende in Frankreich. Hunderttausende in Russland. Wie sinnlos ist alles, was je geschrieben, getan und gedacht wurde, wenn so etwas möglich ist. Wenn die Kultur von Jahrhunderten nicht verhindern kann, dass diese Ströme von Blut vergossen werden. Alberts Stumpf heilt gut. In einigen Wochen soll er in die Prothesenstation. Er spricht wenig und ist viel ernster als früher. Oft bricht er mitten im Gespräch ab und starrt vor sich hin. Wenn er nicht mit uns anderen zusammen gewesen wäre, hätte er längst Schluss gemacht. Ich werde vom Regiment angefordert und muss wieder ins Feld. Der Abschied von meinem Freund Albert Kropp ist schwer. Aber man lernt das beim Kommiss mit der Zeit. Der rote Klatschmohn auf den Wiesen unserer Quartiere. Die glatten Käfer an den Grashalmen. Die geheimnisvollen Bäume in der Dämmerung. Die Träume. Und der lange Schlaf. Die Monate rücken weiter. Dieser Sommer 1918 ist der blutigste und der schwerste. Sommer 1918. Wind der Hoffnung, der über die verbrannten Felder streicht. Enttäuschung. Enttäuschung. Warum macht man kein Ende? Nicht. Nicht jetzt noch, im letzten Augenblick. Das Sterben geht weiter. Nie ist uns das Leben in seiner einfachen Gestalt so begehrenswert erschienen wie jetzt. Der rote Klatschmohn auf den Wiesen unserer Quartiere. Die glatten Käfer an den Grashalmen. die geheimnisvollen Bäume in der Dämmerung, die Träume und der lange Schlaf. Leben. Leben. Leben. Unser Leben wechselt zwischen Front und Baracken. War is a cause of death. La guerre est une cause de mort, comme le cancer. Like cancer, tuberculosis. Der Krieg ist eine Todesursache wie Krebs oder Tuberkulose. Unsere Gedanken sind Lehm, geknetet vom Wechsel der Tage. Sie sind gut, wenn wir Ruhe haben. Sie werden ausgeschaltet, wenn wir im Feuer liegen. Tjaden löffelt in rasender Hast seine Erbsensuppe mit Speck. Weiß ich, ob ich in einer Stunde noch lebe? Kat meint, Bauchschuss mit vollem Magen ist gefährlicher als mit leerem. Das Leben an der Grenze des Todes hat eine ungeheuer einfache Linie. Es beschränkt sich auf das Notwendigste. Alles andere liegt in dumpfem Schlaf. Das ist unsere Primitivität und unsere Rettung. Wären wir differenzierter, wir wären längst irrsinnig. Desertiert oder gefallen. As in a polar expedition. C'est comme s'il s'agissait d'une expédition en région polaire. Es ist wie eine Expedition ins Eis. Jede Lebensäußerung darf nur der Daseinserhaltung dienen. Alles andere wird verbannt, weil es unnötig Kraft verzehrt. Oft sitze ich vor mir selbst wie vor einem Fremden. Wenn der rätselhafte Widerschein der Vergangenheit wie ein matter Spiegel die Umrisse meines jetzigen Daseins außer mich stellt. Das Leben hat uns zu denkenden Tieren gemacht. Es hat uns mit Stumpfheit und Gleichgültigkeit durchsetzt, damit wir nicht zerbrechen vor dem Grauen. Es hat in uns den Kameradschaftssinn geweckt, damit wir dem Abgrund der Verlassenheit entgehen. Dann wiederum bricht die Flamme furchtbarer Sehnsucht durch. Das sind die gefährlichsten Augenblicke. Was ist das denn, Detering? Deterings Unglück war, dass er diesen Kirschbaum sah. Wir machten uns lustig, als er abends mit ein paar Zweigen ankam. Willst du auf Brautschau gehen? Genau. Er gab keine Antwort, sondern legte sich nur auf sein Bett. Nachts hörte ich ihn rumoren. Mach keinen Unsinn, Detering. Keine Sorge. Ich kann nur nicht schlafen. Weshalb hast du nur diese Kirschzweige geholt? Zu Hause habe ich einen großen Obstgarten mit Kirschen. Wenn die blühen, sieht das vom Heuboden aus wie ein einziges Bettlaken. Vielleicht gibt es ja bald Urlaub. Er nickt abwesend. Wenn die Bauern aufgerührt sind, haben sie einen sonderbaren Ausdruck. Morgens ist Detering wie immer. Aber am Morgen drauf ist er weg. Ich sage nichts, um ihm Zeit zu geben. Vielleicht kommt er durch. Nach Holland. Nach einer Woche wurde er gefasst. Er war Richtung Deutschland gegangen. Das war aussichtslos und dumm. Wir wussten alle, dass er nur aus Heimweh geflohen war. Doch was begreifen Kriegsgerichte 100 Kilometer hinter der Front davon? Wir haben nichts mehr von Detering gehört. Was? Das bisschen verkürzte Bein an der Front brauchen sie nicht zu laufen, wenn sie Mut haben. Ist man nicht amputiert, dann fällt man über kurz oder lang einem Stabsarzt in die Hände, der das Kriegsverdienstkreuz im Knopfloch trägt und zu einem sagt: Der Mann ist KV, wegtreten. KV? Kriegsverwendungsfähig. Kat kennt viele Geschichten von den Stabsärzten. Ein Stabsarzt liest die Namen der Soldaten vor und sagt jedes Mal KV, ohne dass er auch nur einmal emporblickt. Als ein Mann mit Holzbein dran ist, sagt der Stabsarzt wiederum KV. Da sagt der Mann zu ihm, kein Problem, ein Holzbein habe ich ja nun schon. Wenn ich so hinausgehe und man mir den Kopf abschießt, lasse ich mir halt einen Holzkopf machen und werde Stabsarzt. Müller ist tot. Man hat ihm aus nächster Nähe eine Leuchtkugel in den Magen geschossen. Er lebte noch eine halbe Stunde bei vollem Verstande. Bevor er starb, übergab er mir seine Brieftasche und vermachte mir seine Stiefel, die er damals von Kemmerich bekommen hatte. Sie passen mir gut. Nach mir wird sie Tjaden bekommen. Ich habe sie ihm versprochen. Wir haben Müller begraben können, aber lange wird er nicht ungestört bleiben. Unsere Linien werden zurückgenommen. Es gibt drüben zu viele frische englische und amerikanische Regimenter. Auf einen hungrigen, müden deutschen Soldaten im Graben kommen 5 kräftige Frische im Gegnerischen. Auf ein deutsches Kommissbrot kommen 50 Büchsen Fleischkonserven drüben. Wir sind nicht geschlagen, denn wir sind als Soldaten besser und erfahrener. Wir werden einfach von der Übermacht zerdrückt und zurückgeschoben. Wir wissen nicht, ob wir noch leben. Sommer 1918. An einem Spätsommertag fällt Kat um. Beim Essen holen. Ein Knochenschuss. Das Schienbein zerschmettert. Ich verbinde seine Wunde. Jetzt noch. Ausgerechnet jetzt noch. Du bist jedenfalls erstmal gerettet. Wer weiß, wie lange der Schlamassel hier noch dauert. Die Wunde blutet durch. Kat kann jetzt nicht allein bleiben. Ich nehme ihn auf den Rücken und stolpere zum Verbandsplatz. Geht's wieder? Muss wohl. Wir reden nicht viel. Kat hat starke Schmerzen durch den Transport. Ich gehe so schnell ich kann. Das Blut tropft aus Kats Wunde zu Boden. Mein Gesicht ist gedunsen vor Anstrengung. Wir machen Rast. Ich gebe Kat Tee aus meiner Feldflasche. Wir rauchen eine Zigarette. Nun kommen wir doch noch auseinander, Kat. Kat schweigt und sieht mich an. Weißt du noch, wie du mich aus dem Schlamassel geholt hast? Als ich noch ein kleiner Rekrut war? Damals habe ich noch geweint, Kat. Das sind jetzt fast 3 Jahre her. Kat nickt. Oder wie wir die Gans requiriert haben? Was hältst du von Gänsebraten? Das wäre was. Kats riesiger Schatten fällt über mich wie eine Heimat. Er lächelt. Die Gans ist fertig. Wir schneiden uns jeder eine Keule ab. Dazu gibt es Kommissbrot. Wir essen langsam, voll Genuss. Schmeckt es dir, Kat? Gut. Dir auch? Gut, Kat. Sehr gut. Die Angst vor dem Alleinsein, steigt, Alleinsein in mir steigt in mir auf. Wenn Kat abtransportiert wird, habe ich keinen Freund mehr hier. Soll ich mir rasch in den Fuß schießen, um bei ihm bleiben zu können? Gib mir noch eine Zigarette. Kat, wir müssen uns auf alle Fälle wiedersehen, wenn endlich Frieden ist. Weiter. Wir wollen weiter. Kat gurgelt plötzlich, wird grün und gelb. Ich springe auf, nehme ihn auf den Rücken und mache einen gedehnten Dauerlauf, damit sein Bein nicht zu sehr schlenkert. Es tanzt mir rot und schwarz vor den Augen, aber ich stolpere verbissen und ohne Gnade weiter. Endlich die Sanitätsstation. Kat ist geborgen. Ich lächle. Die Mühe hättest du dir sparen können. Ich sehe den Sanitäter verständnislos an. Der ist tot. Nein. Er hat doch nur einen Schienbeinschuss. Auch. Er hat auch einen Schienbeinschuss. Er ist ohnmächtig geworden. Das weiß ich besser. Der Mann ist tot, jede Wette. Ist ausgeschlossen. Ich habe doch gerade noch mit ihm geredet. Seine Hände sind warm. Hier, sieh doch. Ich nehme Kats Kopf, um ihn wachzurütteln. Da fühle ich meine Hände nass werden. Sie sind ganz blutig, als ich sie hinter seinem Kopf hervorziehe. Na, siehst du? Ich stehe langsam auf. Willst du sein Soldbuch mitnehmen? Ich nicke. Gehe ich? Habe ich noch Füße? Ich hebe die Augen. Lasse sie kreisen. Und drehe mich mit ihnen. Im Kreis. Dann weiß ich nichts mehr. Ich sitze in der Sonne. Die Bäume hier leuchten bunt und golden. Die Beeren der Ebereschen stehen rot im Laub. Landstraßen laufen weiß auf den Horizont zu. Und in den Kantinen summt es von Friedensgerüchten. Wenn wir jetzt zurückkehren, sind wir müde, zerfallen, ausgebrannt, wurzellos und ohne Hoffnung. Wir werden uns nicht mehr zurechtfinden. Man wird uns nicht verstehen. Nach uns wächst ein Geschlecht, dem wir fremd sein werden, das uns beiseite schieben wird. Wir sind überflüssig. Ich stehe auf. Ich bin sehr ruhig. Mögen die Monate und Jahre kommen, sie nehmen mir nichts mehr. Ich bin allein. So ohne Erwartung, dass ich ihnen ohne Furcht entgegensehen kann. Paul Bäumer fiel im Oktober 1918. An einem Tag, der so ruhig und still war an der ganzen Front, dass der Heeresbericht sich nur auf den Satz beschränkte, im Westen sei nichts Neues zu melden. Er war vornübergesunken und lag wie schlafend auf der Erde. Als man ihn umdrehte, sah man, dass er sich nicht lange gequält haben konnte. Sein Gesicht hatte einen so gefassten Ausdruck, als wäre er beinahe zufrieden damit, dass es so gekommen war. Im Westen nichts Neues. Hörspiel nach dem Roman von Erich Maria Remarque. Die Rollen und ihre Darsteller: Paul Bäumer, Patrick Güldenberg, Albert Kropp, Janusz Kocsai, Müller, Tino Mewis, Tjaden, Matti Krause, Kemmerich, Sebastian Ozendowski, Haje Westhus, Ole Lagerpusch, Detering, Konstantin Graudus, Himmelstoß, Peter Jordan, Kat, Bernhard Schütz, Mutter Paul, Barbara Philipp, Vater Paul, Horst Mendroch, Erna, Lisa Hirdina, Mutter Kemmerich, Verena von Beer. In weiteren Rollen Meline Benamou, Clarisse Corset, Corinne Duart, Patrick Hebt, Wilfried Hochholdinger, Tore Kühl, Dennis Lyons, Toni de Maillère, Eva Meckbach, Henning Nören, Rainer Philippi, Lars Rudolf, Udo Schenk, Christian Schmidt, Michael Schroth. Hörspielbearbeitung Matthias Eckholt, Mitarbeit Tatjana Rehse. Musik Michael Riesler. Akkordeon Jean-Louis Martinier, Klarinetten Michael Riesler. Ton Andreas Meinitzberger, Regieassistenz Wolfgang Sesko, Regie Christiane Ohaus. Eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 2014.